Verstehe ich nicht. Die Atmosphäratoren sind voll aufgeladen. Alle Systeme laufen. Ach, so ein Ärger. Ich hatte schon alles vorbereitet. Und jetzt hat auf Phase Alpha und Minus 3 ein Dimensionsgewitter eingesetzt. Da kommen wir leider nicht durch. Schade, schade, schade. Ich hatte mich schon sehr auf unser Treffen gefreut. Naja, wenigstens funktioniert der Psychosequenzer. Wusstest du, dass Gedanken in allen Dimensionen die gleichen Lokationskoordinaten haben? Oder anders gesagt, egal in welchem Kontinuum du bist, deine Gedanken bleiben immer an einem Ort. Das sagt uns eine Menge über die Natur der Universen aus, findest du nicht? Jedenfalls ist das der Grund, warum ich mich vergleichsweise einfach in deinen Verstand einwählen kann, während es mir nicht gelingt, ein Spiegelfeld für dich zu öffnen. Im Vergleich zu meinen anderen Maschinen ist das ein außerordentlich einfaches Gerät. Von der Funktion ist es vergleichbar mit euren Funkgeräten. Nur, dass es eben nicht mit elektromagnetischen Wellen arbeitet, sondern mit der kognitiven Ebene. Aber ich will dich nicht mit meinen Spielzeugen und deren technischen Funktionsweisen langweilen. Ich habe eine Idee. Ich wollte dich zuerst wieder zu mir nach Hause einladen, aber das verschieben wir auf ein anderes Mal. Wenn ich dich direkt in die nächste Welt schicke, dann kann ich das Dimensionsgewitter auf Alpha und Minus 3 umgehen. Ich rechne gerade einen neuen Pfad aus. Keine Sorge, das dauert nicht lange. In der Zwischenzeit erzähle ich dir etwas über die nächste Welt. Um genau zu sein, schicke ich dich auf deine Welt. Aber du wirst sie nicht unbedingt wiedererkennen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber in dieser Lauschkapsel lernst du eine Menge über den Ursprung der Spiegelfelder. Wir werden uns entlang der Zeitachse und in einem nahegelegenen Wahrscheinlichkeitsraum bewegen. Ah, ja, jetzt ist es fertig. Mach bitte schnell, du weißt ja. Einfach durchgehen. Naftala. Paff! Schon wieder war ein Zwerg explodiert. Irgendetwas stimmte mit deren Verdauung nicht oder so. Heini mochte die Zwerge und nur sie durften ihn Heini nennen. Für die Riesen war er Gorkon der Kleinere. Sie hatten Respekt vor ihm und gaben sich bei ihm wenigstens die Mühe, leiser zu sprechen. Im Gegensatz zu dem kleinen Volk, denen er immer in die Ohren schreien musste, hatten die Riesen ein außerordentlich gutes Gehör. Man konnte ganz normal mit ihnen reden. Man musste nur sicher sein, dass sie einem zuhörten, denn mit ihren Riesengehirnen mussten sie dauernd über irgendetwas nachdenken. Es ist ein böses Vorurteil, dass Riesen dumm sind. Auch die Zwerge sind nicht dumm, auch wenn man ihre Schwerhörigkeit für mangelnde Aufmerksamkeit halten konnte. Tiola, eine der wenigen Riesinnen, saß auf einem der nahegelegenen Berge und blickte schwermütig drein. Ein Zwerg stand neben Gorkon Heini und brüllte vergnügt Kränkungen zu der Riesin hoch. »Na, wie ist die Luft da oben?« war ein beliebter Zwergenscherz, den sie mysteriöserweise für witzig hielten. Entweder steckte mehr hinter den Worten, als man wusste, oder die Zwerge hatten einen anderen Sinn für Humor. Die Riesin war viel zu bekümmert, um auf die Provokation des Zwerges einzugehen. Gorkon Heini beschloss, ein paar Schritte weiterzugehen. Während er ging, hörte er eine Explosion hinter sich. Er musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass von dem Zwerg nichts als seine kleinen Stiefel übrig geblieben waren. Er setzte sich auf den schnörkellosen Stuhl eines Straßencafés und dachte an die Zeit, als es noch Zeitungen gab. Zu gern hätte er jetzt in den großen Papierbögen geblättert. Wenn man etwas Neues erfahren wollte, musste man nur den Stimmen der Zwerge lauschen. Sie waren überall und wussten immer etwas zu erzählen. Die Zwerge redeten eigentlich immer, und es war nicht leicht, sie zu überhören. Denn wer schlecht hört, spricht laut. Ein großes Tablett war neben ihm aufgetaucht, und Gorkon nahm sich eine Tasse heißen Espresso herunter, bevor der Zwerg unter dem Tablett seinen Weg zu den anderen Tischen fortsetzte. Auf der breiten Straße vor ihm zogen gewaltige Füße vorbei, wo irgendwann einmal Autos gefahren waren. Die Riesen hatten die Autos überflüssig gemacht. Einige von ihnen hatten Nahverkehrsunternehmen gegründet und gingen mit großen Körben durch die Straßen, in denen Menschen und Zwerge saßen. Viele Dinge hatten sich grundlegend verändert. Die Zwerge hatten sich die gesamte Mikroelektronikbranche unter den Nagel gerissen und die Kinder der Riesen machten Landwirtschaft und Bauunternehmen zu ihren Sandkastenspielen. Einer der Zwerge am Nebentisch quasselte davon, dass die Elfen jetzt auf dem Mars gelandet seien, um eine neue, bessere Welt zu gründen. Und in Amerika sei ein feuerspeiender Drache aufgetaucht, der den örtlichen Riesen einiges Kopfzerbrechen bescherte. Die anderen Zwerge lachten. Man wusste nie, was nun ein Scherz war und was echt. Zwerge lachten über alles. Gorkon Heini hatte die riesige Hand hinter sich erst nicht bemerkt. Erst als die großen Fingernägel sanft über seine Schulterblätter streiften und sich kurz darauf seine gesamte Oberbekleidung nach hinten zog und ihm den Brustkorb einengte, wusste er Bescheid. Er versuchte ruhig weiterzuatmen, während das Muster der Steinplatten und die Tische und Stühle des Straßencafés immer kleiner wurden. Vor ihm tauchte das Gesicht von Zala auf. Zala, sein Kumpel, dem er den Spitznamen Zilla gegeben hatte, blickte ihn mit dem typischen, traurigen und besorgten Gesichtsausdruck eines jungen Riesen an. »Wir müssen reden, Gork.« Während Gorkon sich an der Schulter des Riesen festklammerte, zog dieser Richtung Westen los. Der Wind einer ungeheuren Beschleunigung machte es schwer, sich in dieser Höhe wohlzufühlen. Zilla hatte gesagt, dass sie nach Amerika gehen würden. Er hatte etwas überrascht gewirkt, als Gorkon ihn fragte, ob es etwas mit einem feuerspeienden Drachen zu tun hätte. »Nein, schlimmer«, hatte Zilla gesagt, und Gorkon hoffte, auf dem Weg nach Amerika zu erfahren, worum es eigentlich ging. Einige Riesen kümmerten sich darum, dass alle Dinge in geordneten Bahnen liefen. Früher hätte man sie vielleicht Polizisten genannt, aber so etwas gab es eigentlich nicht mehr. Der Riese schwieg, und als sie den Ozean erreicht hatten, setzte Zilla seinen Freund auf die Erde zurück. »Nicht gucken«, sagte der Gigant, während er aus seinem Rucksack von der Größe eines Bürohauses eine geblümte Badehose zog. Gorkon ersparte sich die Bemerkung, dass irgendwer ihn garantiert beim Umziehen betrachten würde, tat ihm aber den Gefallen und drehte sich um. Riesige Mengen groben Stoffes fielen zu Boden und als der junge Riese auf einem Bein hüpfte, um das andere durch die Badehose zu stecken, bebte der Erdboden und kalter Schweiß lief an Gorkons Stirn herunter. Das Überqueren des Atlantiks war nicht sehr komfortabel gewesen. Zilla war kein besonders guter Schwimmer und musste in Küstennähe darauf achten, keine Flutwellen auszulösen. New York hatte sich nicht großartig verändert, mal davon abgesehen, dass die Riesen den kleineren Bewohnern noch größere Hochhäuser gebaut hatten, die Straßen waren etwas breiter geworden und der Lärm des damaligen Verkehrschaos war dem Geschrei und den gelegentlichen Explosionen von Zwergen gewichen. Aber ansonsten war alles beim Alten. »Du musst für mich zu den Orks von New York gehen«, sagte Zilla in einem Tonfall, der beschwichtigend und überzeugend zugleich klingen sollte. »Ich soll was?« Ebenso gut hätte Zilla ihn bitten können, sich eine brennende Dynamitstange in die Nase zu stecken. »Ein Freund von mir ist dort und hat wichtige Informationen für mich. Aber er kann nicht zu mir kommen und, wie du verstehen wirst, ich nicht zu ihm.« »Aber ich würde dich nicht bitten, wenn es nicht wirklich wichtig wäre.« »Wie wichtig kann etwas sein, damit man zu den Orks New Yorks geht? Du musst mir schon etwas mehr verraten, damit ich so etwas Wahnsinniges mache.« Zilla setzte sich in den Central Park, achtete darauf, keine Jogger zu zerdrücken, und nahm Gorkon auf seine Handfläche und flüsterte. »Was wäre, wenn ich dir sage, dass ich weiß, warum die Zwerge explodieren?« Das war allerdings interessant, denn selbst die Zwerge schienen nicht zu wissen, warum einige von ihnen sich hin und wieder plötzlich in Rauch auflösten. »Und was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass bald schon Riesen und Orks und vielleicht sogar Elfen ein ähnliches oder ein noch schlimmeres Schicksal erwarten würde? Was ist mit Menschen? Könnten die auch explodieren?« »Es wäre sicherlich besser für deine Entscheidung, zu den Orks zu gehen, wenn es so wäre. Aber ich will dich nicht belügen, mein Freund. Menschen sind scheinbar nicht in Gefahr.« Das war allerdings sehr verwirrend und auch erschreckend. Aber das war alles, was Zilla an Informationen preisgab. »Mein Freund bei den Orks wird dir mehr sagen können«, murmelte sein großer Freund und verfiel in eines seiner berühmten Schweigen. Auch wenn Zilla ihn überzeugt hatte, man spazierte nicht einfach in Ork-Territorium und kam mit all seinen Körperteilen zurück. Es bedurfte einiger Vorbereitungen, aber auch daran hatte der Freund mit dem Gehirn von der Größe eines Einfamilienhauses gedacht. Gork saß im Wartezimmer eines Zwergendoktors namens Fnutti Baum. Zwergendoktoren waren besonders bei Zwergen hoch angesehen, doch auch Menschen und Riesen suchten Rat bei den kleinen Ärzten. Für chirurgische Eingriffe bei Riesen hatten die Zwerge sogar eine Art Taucheranzug entwickelt, mit dem sie durch die Eingeweide eines Riesen spazieren konnten und so ihre Operationen durchführten. Auf den Linoleumboden, zwischen Kindergartenstühle gezwängt, sah Gorkon in nervöse kleine Gesichter. Dieser Arzt hatte sich nicht die Mühe gemacht, es den Patienten gemütlich zu machen, die keine Zwerge waren. Das einzige Eingeständnis war eine Verbreiterung der Türen, allerdings keine Erhöhung. So kam es, dass, als der einzige Mensch im Warteraum endlich an der Reihe war, dieser durch die Tür in die Praxis krabbelte und sich direkt im Eingangsbereich im Schneidersitz zusammenkauerte. »Hallo, Herr Doktor!« »Warum schreist du denn so?« Der Zwerg hielt sich die Ohren zu und verzerrte das Gesicht. »Ich dachte...« Gorkon zuckte mit den Schultern. »Ja, ja, die meisten Zwerge sind zu stolz, Hörgeräte zu tragen, aber es gibt Ausnahmen. Nun, was kann ich für dich tun? Sicherlich brauchst du kein Mittel gegen Explodites, wie die meisten meiner Patienten.« Sie haben ein Medikament gegen das Explodieren? Nein, es gibt keins. Meistens verschreibe ich etwas gegen Sodbrennen. Wieder wusste Gorkon nicht, ob er es mit Zwergenhumor zu tun hatte. Er lachte, nur um sicher zu gehen. Der kleine Mann zeigte keine Reaktion. Also setzte er fort, weshalb Zala ihn hergeschickt hatte. Ich muss ins Ork-Territorium und brauche etwas, um im Dunkeln sehen zu können. Wie wäre es mit einer Taschenlampe? Gibt es in jedem Supermarkt? Nein, ich möchte, dass meine Augen im Dunkeln sehen können und etwas, das meinen menschlichen Geruch tarnt. So? Nun gut, kein Problem für mich. Na dann, sagte Fnutti und rammte eine kleine Spritze in Gorkons Haut, der daraufhin einschlief. Er hätte gerne vorher noch ein paar Fragen gestellt, aber Zwerge waren bekannt dafür, dass sie ihre Arbeit nur sehr ungern erklärten. Als er wieder erwachte, bemerkte Gorkon Heini erst keinen Unterschied. Allerdings lag ein merkwürdiger, fauler Geruch in der Luft. Es gab das geflügelte Wort »Stinken wie ein Ork«. Die wenigsten wussten allerdings, was für ein Gestank das war, weil die wenigsten, die einen Ork getroffen hatten, danach irgendetwas berichten konnten. Der Mensch wusste es nun. »Ich habe deine Genetik etwas umgestrickt. Nanoroboter, du verstehst. Der Effekt hält etwa 10 bis 15 Stunden an. Du solltest diese Sonnenbrille tragen, wenn du ins Tageslicht gehst. Und, wenn ich dich bitten darf, verlass jetzt bitte meine Praxis. Der Gestank beunruhigt meine anderen Patienten und du hast ja nun, was du wolltest.« Gork war sich nicht sicher, was er eigentlich gewollt hatte, als er zu dem Zwergendoktor gegangen war. Als er zurück durch den Warteraum krabbelte, bemerkte er, wie die kleinen Plastikstühle dezent, möglichst weit von ihm weggerückt wurden. Es war Nacht geworden über New York, jedoch nicht dunkel. Mit einer Sonnenbrille auf der Nase nachts durch New York zu gehen, war nicht ganz normal, aber man war hier einiges an Seltsamkeiten gewohnt. Die Leuchtreklamen brannten selbst durch die stark getönten Gläser in Gorkons Augen. Er war in einer dunklen Seitengasse angekommen und fühlte sich trotzdem nicht besser. Gork hielt das schwarze Kästchen, das die Größe eines Feuerzeugs hatte, in die Nähe des Gullideckels. Ein metallisches Schleifen erklang, das von einem unterirdischen Klonk beendet wurde, welches in den Weiten der Abwasserkanäle verhallte. Der elektronische Schlüssel, den er von einem anderen der unzähligen Freunde des Riesen Zala bekommen hatte, war normalerweise Besitz des Wartungspersonals der städtischen Abwasserbehörde. Wenn einer dieser Schlüssel vermisst wurde, wurde dessen Kodierung innerhalb weniger Stunden ungültig gemacht. Aber wie ihm der Zwerg namens Gunti mit einem triumphierenden Grinsen versichert hatte, war der Schlüssel eine bombensichere Kopie. Nachdem der Kanalverschluss mit einem hydraulischen Seufzen aufgeschnappt war, machte Gorkon sich daran, in die modrigen Tiefen hinabzusteigen. Der Kanal ähnelte einem unterirdischen Fluss, an dessen Seiten befestigte Wege waren. Eine unerwartete Stille herrschte hier, gelegentlich zerrissen vom entfernten Gröhlen einer Klospülung und dem leisen Tröpfeln von zahllosen Rinnsalen. Der Mensch suchte mit seinen veränderten Augen nach einer Plakette an der Wand, die eine Zahlenkombination enthalten und seinen Standpunkt erklären sollte. Als er das kleine Schild gefunden hatte, zog er einen zerknitterten Zettel aus der Tasche, auf dem mit Filzstift ein Weg aufgezeichnet war. »Also diese Richtung«, murmelte er zu sich selbst und machte sich auf den Weg. Er war etwa 10 Minuten gegangen, da vernahm er ein lauter werdendes Surren hinter sich. Er zwängte sich in eine glitschige Nische in der Wand und lauschte. Das Geräusch kam immer näher. Orks? Von seinem Versteck aus konnte er nicht sehr viel von dem Kanal überblicken. Sicher war nur, dass etwas auf ihn zukam. Als er noch versuchte, sich zwischen den Optionen Kampf oder Flucht zu entscheiden, sah er neben sich etwas Metallisches auftauchen. Es war eine Maschine von der Größe eines Zwerges. Überall waren Greifarme, Räder, Schläuche und unbestimmbare andere Apparaturen an der Oberfläche des Roboters. Identifiziere. Guten Tag, Herr Zwergheim. Sind Sie gekommen, um Wartungen an meiner Elektronik vorzunehmen? Ja, klar. Mit so etwas hatte Gorkon nicht gerechnet und er wusste nicht, ob diese Maschine Verdacht schöpfen konnte. Ich kann Ihnen versichern, dass meine Diagnosesysteme einen einwandfreien Zustand sämtlicher Einzelteile bilden. Schön. Na ja, dann. Möchten Sie eine Aufzählung meiner Aktivitäten seit der letzten Wartung? Wieso nicht? 617 undichte Stellen ausgebessert, 835 Verstopfungen beseitigt, 1054 Orks, Ratten und andere schadhafte Organismen vernichtet. Gork versuchte sich unauffällig von dem Kanalroboter zu entfernen. Er wusste nicht, ob das Gerät vielleicht seinen künstlichen Ork-Geruch aufspüren konnte. Gut, weiter so. Weggetreten. Es schien, als würde alles gut gehen. Der Roboter drehte sich auf der Stelle, um sich in die Richtung zu bewegen, aus der er gekommen war. Plötzlich, die Maschine hatte sich etwa 20 Meter entfernt und Gork beschloss, es wäre jetzt ungefährlich weiterzugehen, da schoss etwas aus einem Seitenkanal auf die elektronische Klempnermaschine zu und warf sie um. Man hatte gerade noch ein Identi gehört, das vom rhythmischen Lärm überdeckt wurde, der so klang, als würde jemand mit einem schweren Gegenstand auf einen Kleinwagen eindreschen. Laserstrahlen flackerten lautlos in alle Richtungen und überall fauchten kleine Dampffontänen aus der Feuchtigkeit des unterirdischen Gewölbes hervor. Instinktiv sprang Gork auf die Nische in der Wand zu, in der er sich kurz zuvor versteckt hatte. Es war gerade rechtzeitig, denn durch die Dampfschwaden, die langsam den Kanal entlang waberten, sah er einen roten Strahl direkt neben sich aufleuchten. Er spürte die Hitze neben seinem Gesicht, die nur den Bruchteil einer Sekunde anhielt, aber ausgereicht hätte, ein vollständiges Loch in seinen Körper zu brennen. Es war erstaunlich, dass neben den metallischen Geräuschen nichts anderes zu hören war. Nach einer Weile waren die roten Blitze verschwunden. Kurz darauf hatte auch der Lärm aufgehört. Gorkon-Heini hielt die Luft an. Er hörte das dezente Tapsen vieler kleiner nackter Füße. Es war fast nicht von dem dauerhaften Tröpfeln und Plätschern der allgegenwärtigen Flüssigkeiten zu unterscheiden, wenn es nicht von leisen Piepstönen begleitet gewesen wäre. In dem kurzen Stück des Kanals, das Gorkon von seinem Versteck aus überblicken konnte, tauchten kleine, weißhäutige Wesen auf. Sie mochten etwas kleiner als Zwerge sein. Oder vielleicht auch etwas größer. Auf jeden Fall waren sie dürrer. Man sah beinahe ihre Knochen. Adern und Muskeln schimmerten durch die papierdünne Haut hindurch. Glücklicherweise gingen sie auf der anderen Seite des Abwasserstroms. Gork betrachtete so etwas wie eine kleine Ork-Parade. In Zweier- oder Dreierreihen gingen sie, einige mit Teilen des Kanalroboters über den Schultern, andere mit Verletzten oder Toten aus den eigenen Reihen. Es schien so, als würden die ekelhaften Geschöpfe wieder in den dunklen Tiefen der Kanäle verschwinden. Da drehte der Anführer des kleinen Siegeszuges seinen Kopf in Gorkons Richtung. Nun konnte man sehen, dass die Orks keine Augen hatten. Vielmehr waren nur schwarze Knöpfe zurückgeblieben, die unter der dünnen Haut keinen Zweck mehr erfüllen konnten. Der Ork schnüffelte. Die anderen waren stehen geblieben. Es hatte keiner wörtlichen Abstimmung oder hörbarer Befehle bedurft, um zu verhindern, dass die blinden Kreaturen gegeneinander liefen. »Du bist nicht von hier! Woher bist du?« Jedes der Worte des Wesens jagte einen Schauer über Gorkons Rücken. Es klang etwa so, wie ein außerirdisches, böses und verrücktes Gespenst klingen musste. Er brachte kein Wort heraus, hoffte, dass sie das Ganze für ein Irrtum hielten und weiterzögen. »Ich rieche dich! Bist nicht von New York, bist aber Ork! Bist von Moskau, Berlin, Paris, London, Tokio?« Gork wusste, dass es Orks überall dort gab, wo es U-Bahnen und große Abwasserkanäle gab. Die Orks hatten sich von den Großstädten aus verbreitet und niemand wusste, wie sie es angestellt hatten. Es hatte sicherlich etwas mit Dunkelheit zu tun. Er wusste jetzt, dass sie seinen Geruch bemerkt hatten. Und er wusste auch, dass er etwas antworten musste, sonst würde ihm auch seine Tarnung nicht mehr helfen. »Von Berlin!« Gork hatte versucht, die piepsende Stimmlage des Orks nachzuahmen. Über längere Zeit so zu sprechen, würden weder sein Kehlkopf noch seine Kenntnisse des Ork-Dialektes erlauben. »Berlin! Ich hab Brüder in Berlin! Willkommen in New York! Wir feiern heute ein Fest! Wegen drei gute Gründe haben eine Maschine kaputt gemacht! Haben Teile von Machine zum Verkaufen an Gubigan, haben Orks im Kampf verloren und können sie essen. Du bist eingeladen, mitzuessen. Gorkonhaini hatte in wenigen Sekunden mehr über Orks gelernt, als er wissen wollte. Ihre kleinen Mäuler mit den vielen spitzen Zähnen boten nur Platz für eine sehr kurze Zunge. Das mochte einer der Gründe sein, warum ihre Worte so seltsam klangen. Der Ork, der sich so wie seine Artgenossen an den Rand des befestigten Kanalrandes gesetzt hatte und mit den dürren Beinchen im Abwasser der Großstadt plätscherte, hatte einen Gubigan erwähnt. Und das war wahrscheinlich Kupikan, der Mann, den Gorkon aufsuchen sollte. Anscheinend machte Zalas Freund hier Geschäfte mit den Orks. Aber das sagte eigentlich nicht viel über ihn aus. Gork musste sich nur irgendwie aus der Einladung zu einem kannibalischen Grillfest herauswinden, ohne Verdacht zu wecken. »Ich muss zu Gubigan. Komme vielleicht später.« Gorkons Stimme hatte mehrfach geschwankt und er war sich nicht sicher, ob er den Dialekt richtig imitiert hatte. Da die kleinen Monster ihn für einen ausländischen Ork hielten, waren sie vielleicht etwas toleranter. Auf jeden Fall lebte er noch. Er ging in die Richtung los, die er für den richtigen Weg hielt und hoffte, dass die Orks ihm nicht folgen würden. Er hatte Glück. Tonnenschwere Spannung fiel von ihm ab, als er kurze Zeit später an eine in die gewölbte Wand eingelassene, scheinbar uralte Stahltür gelangte. Hier wohnte Kupikan, der Hüter einiger wertvoller Geheimnisse. So hoffte Gork wenigstens. Thank you. Gorkon rieb sich die Augen, vor denen Sterne tanzten. Der Blitz war plötzlich von irgendwoher gekommen und hatte das Gemäuer für kurze Zeit in sehr helles Licht getaucht. Einen kurzen Moment später war die Stahltür aufgegangen, ohne dass es eine Erklärung für die Abfolge dieser Ereignisse gegeben hätte. Unsicher betrat Gorkon einen schmalen Korridor, der nach einer leichten Biegung von einer weiteren Tür abgeschlossen wurde. Wie er schon erwartet hatte, hörte Gork hinter sich die andere Tür zuschlagen. Aus der Wand neben ihm ertönte aus einem feinen Metallgeflecht eine von Rauschen und Knistern verfremdete Stimme. »Wer sind Sie? Und was führt Sie zu mir?« »Mein Name ist Heinrich Gorkon und ich wurde vom Riesen Zalla hierher geschickt, um von jemandem namens Kopikaren ein paar Informationen zu holen.« »Wie lautet das Passwort?« »Was?« »Hören Sie, Zalla hat nichts von einem Passwort erwähnt. Ich habe in den vergangenen 4 Stunden ein paar sehr hässliche Dinge gesehen und erlebt. Wenn das jetzt hier alles umsonst gewesen sein soll, dann können Sie mich mal.« »Na, na, nun beruhigen Sie sich mal. Es gibt gar kein Passwort. Aber Sie hätten sich wenigstens eins ausdenken können.« Mit einem weiteren Klacken sprang nun die innere Tür auf und gab den Blick auf ein größeres Betongewölbe frei. Der Raum war eine Art Labor, sehr hell und, wenn man bedachte, an welchem Ort man sich befand, sehr sauber. Gork setzte sich reflexartig seine Sonnenbrille auf. Auffällig waren die vielen Kisten in unterschiedlichen Größen, an deren Vorderseite eine Gittertür angebracht war. Unzählige Drähte und Kabel gingen von den Kisten aus und Gork glaubte, hinter einer der Türen eine Bewegung gesehen zu haben. In einer der hinteren Ecken befand sich ein großer Schreibtisch, der voller Bücher und Zettel war. Gork hatte schon einmal Bücher gesehen, allerdings konnte er wie die meisten Leute nicht lesen. Am Schreibtisch saß ein Mann mittleren Alters. Dieser legte ein Buch zur Seite, strich sich über seinen weißen Kittel und kam lächelnd auf Gorkon zu. »Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Sie haben da ein paar beeindruckende Biomodifikationen in Ihrem Körper. Nehmen Sie mir den Blitz vor meiner Eingangstür bitte nicht übel. Ich habe Sie lediglich gescannt. Möchten Sie eine Tasse Kaffee?« »Nein, danke.« »Ich weiß, Sie haben viele Fragen, aber dürfte ich Sie bitten, mir vorerst einige Fragen von meiner Seite zu beantworten? Es ist so lang her, dass ich einen anderen Menschen getroffen habe.« Es war Gorkon erst gar nicht aufgefallen, dass auch er lange schon keinen Menschen mehr gesehen hatte und dass Kopikan überhaupt ein Mensch war. Eigentlich hatte er einen weiteren Zwerg erwartet. Kopikan strich sich nervös durch seine glatten Haare, um so etwas wie eine Frisur herzustellen. »Ich bin Ephraim Kopikan. Meine Freunde nennen mich Kopikan.« Kopikan ging zu einer kleinen Box, öffnete das Gitter an deren Vorderseite und holte ein Tier heraus. Er setzte das Tier auf den Boden. Das Tier fuhr sich mit den Vorderpfötchen über das kleine Geweih. Es schien nicht zu wissen, ob es watscheln oder hoppeln sollte. Also wappelte es. Einige Elektroden waren am Körper des Wesens befestigt und dünne Drähte verliefen zu einem kleinen Kasten, der mit Bändern an dessen Rücken befestigt war. »Kommt Ihnen an diesem Tier irgendetwas merkwürdig vor?« Kopikan nahm das Wesen wieder vom kalten Fliesenboden auf und streichelte es zwischen Fell und Federn, stets darauf achtend, keinen der Drähte herauszuziehen. »Nein, wieso? Das ist ein... Wie heißen Sie gleich nochmal?« »Wolperdinger, nicht wahr? Nun ja, er ist voller Kabelzeugs, aber ich schätze, das meinten Sie nicht, als Sie fragten, oder?« Der Mann nickte. Er ging zu seinem Schreibtisch, nahm eines der Bücher hervor und blätterte es auf. Dann hielt er die aufgeschlagene Seite Gork entgegen. Das Buch war offensichtlich sehr alt. Die einzelnen Seiten waren in Folie eingebettet und an einigen Stellen fehlte schon das Papier. Offenbar war es mühsam aus einzelnen Teilen wiederhergestellt worden. »Sehen Sie sich das Bild an!« »Ja, da ist ein Wolperdinger abgebildet. Und?« »Da steht geschrieben, dass es Wolperdinger gar nicht gibt. Dass sie nur in Märchen und fantastischen Geschichten vorkommen.« »Oh!« Kopikan setzte sich auf die Kante seines Schreibtisches, womit er eine kleine Lawine von Zetteln auslöste. Er schien ihn aber nicht weiter zu kümmern. um zu Ihren Fragen oder besser denen Ihres Freundes Zalla zu kommen, wir haben hier vor uns den direkten Beweis, dass es Wolperdinger gibt. Jetzt halten Sie sich fest. Auch Riesen, Zwerge, Elfen und Drachen soll es angeblich nicht geben. Das Tier auf Kopikans Arm strampelte nervös herum und gab kleine, quakend glucksende Laute von sich. Kopikan sah, dass Gorkon weder beeindruckt noch zufrieden aussah. Er stand auf, ging zu einer Apparatur und schaltete sie an. Eine Projektion füllte eine der Wände. Weitere Zeichnungen, Texte und Darstellungen erschienen darauf in kurzen Zeitabständen. Hin und wieder waren Teile der Texte und Darstellungen eingekreist und Notizen wurden am Rand eingeblendet. »Wissen Sie, ich habe in der Vergangenheit nach Hinweisen gesucht, wie das alles zusammenpassen kann. Die Bücher, die Riesen und das alles. Und ich habe einige erstaunliche Entdeckungen gemacht.« Kopikan setzte das Tier wieder in seinen Käfig zurück. »Dieses Tierchen gehört praktisch zu einer aussterbenden Art. Noch vor einer Weile gab es unzählige davon. Sie sind zwar scheu und man bekommt sie ohnehin sehr selten zu sehen, aber meine Kollegen haben Mittel und Wege, die Bevölkerung dieser kleinen Racker zu zählen. Als man herausfand, dass sie explodieren, und zwar genau wie die Zwerge, wurde ich hellhörig. Ich ließ einige dieser Wesen einfangen, um sie beobachten zu können. Wie Sie sehen, erfreut sich dieser hier bester Gesundheit. Ich weiß noch nicht genau, warum dieses hier nicht explodiert. Also haben die Zwerge etwas mit den Wolperdingern gemeinsam? Oh ja, und noch mehr. Es sollen auch schon Elfen explodiert sein und es gibt auch unbestätigte Berichte von explodierenden Riesen. Das Fatale ist ja, dass bei dieser Art von Explosion keine organischen Rückstände zurückbleiben. Es macht einfach paff und weg sind sie. Und Sie sagen, in Ihren Büchern steht, dass es diese Wesen alle gar nicht geben sollte? Genau. Naja, bei den Orks wäre es ja nicht schade darum, wenn sie sich alle in Luft auflösen würden. Und damit kommen wir zu einer sehr merkwürdigen Sache, mein Freund. Alle Wesen, die ich zu Untersuchungszwecken hier in mein Labor geholt habe, sind bisher nicht explodiert. Und die Orks, die ihrer Ansicht nach niemand vermissen würde, haben bisher keinen Vorfall einer Explosion erlebt. Sie wollen damit sagen, dass irgendetwas unter der Erde vor dem Explodieren schützen soll? Das ist eine meiner Hypothesen, ja. Aber wie soll man einen Riesen unter der Erde verstecken? Die Sicht im Abwassersystem der Stadt New York wurde immer schlechter. Die künstliche Sensibilität von Gorkons Augen ließ langsam nach. Das bedeutete, dass die Pheromone, die seinen menschlichen Körper die Geruchserscheinung eines Orks verliehen, ebenfalls verblassten. Somit passte er Sekunde für Sekunde besser in das Beuteschema dieser scheußlichen Kreaturen. Schweiß trat auf seine Stirn, als er den Weg zurück zum Kanaldeckel antrat. Nicht nur, dass er sich in außerordentlicher Gefahr befand, er war auch äußerst verwirrt durch die Dinge, die er von Kopikan erfahren hatte. Dieser hatte ihm eine Infolie gegeben, welche die wichtigsten Informationen in Form von Piktogrammen und kleinen Filmchen gespeichert hatte. Infolien waren in der Vergangenheit einige Zeit lang in Mode gewesen. Kurz nachdem fast niemand mehr etwas mit Büchern anfangen konnte und eine Weile bevor die Zwerge die gesamte Medienbranche übernommen hatten, wurde so ziemlich alles auf diesen handlichen Folienstücken gespeichert. Heini musste sich zunehmend tastend fortbewegen, ein Umstand, der ihm die eine oder andere ekelhafte Erfahrung bescherte. Zudem entsprach die Geschwindigkeit, mit der er sich auf diese Weise fortbewegen konnte, nicht seinem Bedürfnis, diesen Ort zu verlassen. Kopikan hatte ihn gebeten, einige Messgeräte und ein Intercom-Gerät mitzunehmen. Die Messgeräte sollte er Zwergen, Riesen und anderen Wesen auf einer langen Liste anheften. Die Ergebnisse würden direkt an Kopikans Rechner übertragen. Das Intercom-Gerät war für den Fall, dass Kopikan etwas Neues herausfinden sollte. Um zu vermeiden, dass neugierige Menschen oder Riesen ihm auf die Nerven gingen, funktionierte Kopikans Intercom-Gerät nur in eine Richtung. Hinter sich hörte Gork verdächtige Geräusche, ein leises Scharren oder Zischen. Seine Unruhe wuchs. Wenn es einer dieser Kanalroboter war, musste er sich keine Sorgen machen. Aber mit seinem Glück waren die Orks hinter ihm her. Eine unglaubliche Erleichterung erfüllte ihn, als er eine Metallstrebe der Leiter ertastete, die nach draußen führte. Willst schon gehen? Wir haben dich eingeladen. Gork war gerade zwei Schritte auf der Leiter nach oben geklettert, als er eine knochige Hand an seinem Hosenbein spürte. Ich muss gehen. Nach Haus. Auf Wiedersehen. Kaum hatte Gorkon das gesagt, hörte er schon das Schnüffeln unter sich. Du riechst nach Mensch. Hast du einen Menschen gefangen? Willst mich teilen? Bleib mir nicht teilt, ist ein Dieb. Jetzt oder nie. Gork trat nach unten aus, um sich von dem Griff des Orks zu lösen. Er hörte ein überraschtes Quieken und das dumpfe Klatschen von Haut auf kaltem Stein. Kurz darauf ertönte ein scheußliches Geräusch, welches zwei Schlussfolgerungen zuließ. Der Ork war verdammt wütend oder er rief gerade seine Artgenossen zu sich. Vermutlich traf sogar beides zu. Gork sprang die Sprossen hoch, stieß sich das Knie und schrie. An seiner rechten Wade breitete sich allerdings ein ganz anderer Schmerz aus. Der Schmerz, den etwa 70 kleine, spitze Zähne verursachten, wenn sie sich durch die Haut bohrten. Die Luft war angefüllt von Rascheln, Fiepen, Tapsen und Plätschern. Es war, als hätte jemand den Geräuschpegel immer weiter aufgedreht, um Heini vor seiner Abreise noch einmal die vollständige Geräuschwelt der Kanalisation vorzustellen. Der Biss des Orks lockerte sich nicht. Er hatte sich fest verankert und sein Gewicht erschwerte es Gork, die letzten Sprossen zu erklimmen. Er musste sich mit einer Hand festklammern, um mit der anderen den elektronischen Schlüssel für den Kanaldeckel hervorzukramen. Er merkte, wie ihm die Kräfte schwanden, und hätte er in der Dunkelheit etwas sehen können, wäre ihm vermutlich schwarz vor Augen geworden. Wäre er jetzt heruntergefallen, hätte er keine zweite Chance bekommen. Unten wimmelte alles vor Orks wie in einem Ameisenhaufen. Schließlich hatte er den Schlüssel gefunden und berührte den Kontakt an dessen Oberfläche. Das erlösende, metallische Schleifen der Sicherheitsbolzen erklang, die sich zu allen Seiten aus dem Verschluss des Kanals zurückzogen. Es erschien wie eine halbe Ewigkeit, bis das dumpfe Klonk ertönte, welches die vollständige Entriegelung ankündigte. Mittlerweile war die Belastung an Gorks Armen weiter gewachsen, denn immer mehr Orks hingen nun an seinen Beinen und Füßen. Ja, es schien sogar, als kletterten sie die Wände hoch, um ihn von den Seiten und von oben anzugreifen. Als der Kanaldeckel ächzend aufklappte, änderte sich die Situation schlagartig zugunsten von Gorkon. Die Mittagssonne erhellte den oberen Teil der Leiter und Gork klammerte sich an den Rand des Kanalschachtes, um sich herauszuziehen. Die meisten Orks wichen vor den Sonnenstrahlen zurück. Nur diejenigen, die sich in seinem Bein festgebissen hatten, hielten weiter daran fest. Es mochte sein, dass einige Orks sich im Kampf opferten, damit die Chancen für alle anderen besser standen. Das ist nur zu wahrscheinlich, da die Orks bei der Verwertung von toten Artgenossen ebenfalls keine Probleme hatten. Gork kroch zu dem Bereich der Seitengasse, in dem das pralle Sonnenlicht bis auf den Boden fiel. Er selbst schloss die Augen, um sich langsam an das Tageslicht zu gewöhnen. Seine Beine waren taub, doch er wusste, dass er zwei oder drei Orks im Schlepptau hatte. Die Sonnenstrahlen fügten der papierdünnen Haut der Orks beträchtlichen Schaden zu, denn die Verankerung ihrer Kiefer löste sich etwas. Gorkon blinzelte im brennenden Licht mit den Augen und erkannte die kleinen, zuckenden Leiber seiner Peiniger. Dann hörte eine ruhige, aber kräftige Stimme von weit über sich. »Du meine Güte, was ist da unten passiert?« Kurz darauf spürte Gork den Griff riesiger Finger an seiner Kleidung. Er hatte sich noch nicht an die Helligkeit gewöhnt, aber er wusste ohnehin, dass Zala hier gewartet hatte. Der würde sich um die Orks kümmern. Gork hatte sofort begonnen zu berichten. Er hatte einfach alles erzählt, in einem endlosen Schwall von Worten. Er hatte die Infolie aus seiner Tasche gekramt und auf die Handfläche gelegt, auf der er lag. Alles, was er wusste und einige Dinge, die er selbst vermutete, erzählte er. Und gerade, als er dachte, er könne die Augen nun endlich wieder öffnen, war es sehr dunkel geworden. Zwergenstimmen in der Dunkelheit. Schläft er noch? Ich glaube, er hat sich bewegt. Wenn ihr noch mehr Lärm macht, weckt ihr ihn bestimmt auf. Jorni, Mitzi, Balki, lasst mich mal nach ihm sehen. Es wäre besser, wenn ihr zu den anderen in den Keller geht. Heini braucht jetzt seine Ruhe. Heini? Zwerge? Langsam kehrte Heinis Bewusstsein zurück. Als er erwachte, wünschte er, er hätte es nicht getan. Von seinen Beinen ging ein stechender Schmerz aus. Nein, es war vielmehr ein beißender Schmerz. Die Augen zu öffnen war jetzt bestimmt nicht richtig und überhaupt erschien alles als riesiger Kraftaufwand. »Wer sind Sie? Wo bin ich?« Gorkon Heini war froh, dass er lag. Das Sprechen verursachte ein heftiges Rauschen in seinem Kopf und ein hässliches Knirschen in seinen Kieferknochen. Sein ganzer Hals fühlte sich irgendwie geschwollen und trocken an. »Erkennst du meine Stimme nicht wieder? Ich bin's, Fnutti Baum. Dein Freund der Riese brachte dich hierher und sagte, du seist krank.« »Ich fühle mich nicht gut, Dr. Baum.« »Das ist auch nicht weiter ungewöhnlich. Es ist eine medizinische Sensation, dass du 4 Orkbisse überlebt hast.« Die Stimme des Zwerges klang von Stolz erfüllt. Nun gut, man hatte bisher noch nie von jemandem gehört, der den Angriff von Orks überlebt hatte. Sein Ruf als Arzt dürfte ihm jetzt einen Platz in der Medizingeschichte sichern. Der berühmte Dr. Baum, der das Opfer eines Ork-Angriffs geheilt hatte. »Wo ist der Riese jetzt?« »Er ging vor einigen Tagen fort. Er sagte nicht, was er vorhat. Nur, dass wir uns um dich kümmern sollen.« Jetzt öffnete Gorkon doch die Augen. Er sah den Zwerg in dem weißen Kittel verwundert an, während sich vor seinen Augen alles langsam zu drehen begann. »Vor einigen Tagen? Wie lange bin ich denn schon hier?« Der kleine Arzt wirkte etwas verlegen, weil er scheinbar eine geheime Information ausgeplaudert hatte oder etwas in der Art. »Rege dich bitte nicht auf. Ich musste dich etwa 10 Tage in einen künstlichen Tiefschlaf versetzen, um die Gifte aus deinem Körper zu entfernen. Außerdem habe ich genau 316 kleine Wunden verschließen müssen, natürlich erst nachdem ich 32 winzige Zähne herausgezogen habe. Der Orkspeichel verhindert, dass die Bisswunden von allein wieder verheilen. Seit 2 Tagen bist du in der Aufwachphase. Das Schlimmste hast du jetzt wohl hinter dir.« Gorkon war sich da nicht so sicher. Immerhin hatte er von dem ganzen Wirbel bisher nichts mitbekommen. Jetzt aber trafen ihn die Schmerzen mit voller Wucht. Es war offensichtlich, dass dem Zwerg noch etwas unter den Nägeln brannte, von dem er nicht genau wusste, wie er es sagen sollte. Gork blickte den kleinen Mann fragend an. »Weißt du, wir sind alle sehr dankbar, dass wir jetzt wenigstens wissen, wie wir uns vor der Exploditis schützen können. Auch wenn es bedeutet, dass wir jetzt die meiste Zeit in Kellern verbringen. Du bist zu einem Helden für uns Zwerge geworden, Heini. Ich möchte dir stellvertretend für alle Zwerge meinen aufrichtigen Dank aussprechen.« »Bitte, bitte. Es ist ja eine Sache, die fast alle Wesen betrifft. Was ist eigentlich so passiert, während ich geschlafen habe? Oh, ich werde Polly holen. Sie kennt die Neuigkeiten und hat ein gutes Gedächtnis. Ach ja, bevor ich's vergesse, dein Freund hat eine Infolie für dich zurückgelassen. Sie liegt auf dem Nachttisch. Als Dr. Fnuttibaum den Raum verließ, sah Gorkon, dass der Zwerg eines der Messgeräte am Körper trug, die Kupikan ihm mitgegeben hatte. Gork nahm die Infolie von seinem Nachttisch. Die dünne Röhre von der Länge eines menschlichen Unterarms wies eine Lasche auf, an der man die transparente Folie herausziehen konnte. Sobald man die Projektionsfläche vollkommen entfaltet hatte, wurde die Aufzeichnung abgespielt. Ein wackeliges Bild erschien vor Gorkons Augen. Es dokumentierte den Versuch eines Riesen, ein Gerät zu bedienen, das im Verhältnis zu seiner Körpergröße etwa die Ausmaße einer Briefmarke hatte. Nach einer Weile sah man einige Poren von Zalas Gesicht und eine ruhige Stimme erklang. »Hör mal, Gork, es tut mir furchtbar leid, was mit dir passiert ist. Ich bin so lange geblieben, bis der Arzt sagte, du würdest durchkommen. Ich versuche mehr darüber zu erfahren, was hinter der Exploditis steckt. Für uns Riesen gibt es keine Möglichkeit zum Verstecken und für all die anderen Lebewesen ist es auch keine Lösung. Außerdem wäre es, wenn es mir passiert, nicht gut, wenn ich in der Stadt wäre. Wenn ich etwas mehr weiß, werde ich nach dir schauen.« Die Aufnahme endete einen Moment später. Es erforderte sicherlich eine Menge Geschick für den Riesen, die für ihn mikroskopischen Knöpfe zu drücken. Gorkon lehnte sich zurück und betrachtete das Zimmer, in dem er lag. Es musste in einer der höheren Etagen des Hauses sein, in dem Dr. Baum seine Praxis hatte. Man hatte Gorkon auf 4 nebeneinander gestellte Zwergenbetten gelegt und diese besonders weich gepolstert. Polly betrat den Raum und setzte sich auf einen Stuhl, der für kleine Besucher gedacht war. Die Zwergin hatte die Arbeitskleidung einer Krankenschwester, die sie ohne Zweifel auch war. Sie berichtete Gork davon, wie sich die Nachricht von einem möglichen Schutz gegen die Exploditis verbreitet hatte und einige Notunterkünfte eingerichtet worden waren. Sie erzählte auch, wie all diejenigen, die nicht Zwerge waren, darauf reagiert hatten, dass auch sie scheinbar in Gefahr waren. Mit Unglauben, teilweise mit Panik und mit Wut. Sie sagte, dass der Riese Zalla die Messgeräte ausgeteilt habe, damit man Beweise für diese Theorie finden könne und dass einige sich bereit erklärt hatten, sie zu tragen. 3 Tage später war ein Elf in der Nähe des Central Park explodiert. Kupikan, so heißt es, wertet immer noch die Messergebnisse aus. Polly machte eine kurze Pause. Eine merkwürdige Sache sei noch passiert, sagte sie und erzählte, man habe einige neue, unbekannte Lebewesen mitten in der Stadt entdeckt. Eines sei eine kleine vierbeinige Kreatur mit leuchtenden Augen, geschlitzten Pupillen, Krallen und spitzen Ohren. Ein anderes bewege sich durch die Luft, habe schwarze Federn und einen Schnabel. Das wollte Gork nicht glauben. Die einzigen Wesen, die sich durch die Luft bewegen konnten, waren Drachen und einige Feenarten. Es gehe noch weiter, sagte Polly und berichtete von großen Vierbeinern mit Hörnern, die ein weißes Fell mit schwarzen Flecken trugen. Da musste Gork lachen. Er war sich nun sicher, dass es sich um Zwergenhumor handeln musste. Er würde den kleinen Schelm nie auf die Schliche kommen. Polly verabschiedete sich und verließ den Raum. Die Tage verstrichen und Heinis Zustand besserte sich. Als er schließlich wieder vollkommen geheilt war, wusste er nicht so recht, was nun passieren sollte. Zilla war bisher noch nicht wieder aufgetaucht und das Intercom, welches eine Direktverbindung zu Kupikan herstellen sollte, schwieg. Thank you. Heinrich Gorkon genoss die Aussicht vom weitläufigsten und imposantesten Balkon, auf dem er je gestanden hatte. Er befand sich im 238. Stockwerk des Abomon Towers. Es gab verschiedene Gründe, warum er sich an diesem Ort befand. Ein Grund war, dass er die fanatische Bewunderung seiner Person von Seiten der Zwerge nach über einer Woche als erdrückend empfand. Er wollte nicht als undankbar erscheinen oder die Gefühle der freundlichen kleinen Wesen verletzen. Also nannte er ihnen den zweiten Grund, als sie ihn fragten, warum er ging. Nach der langen Zeit des Im-Bett-Liegens musste Heini endlich mal wieder an die frische Luft und ein paar Schritte laufen. Dass er im höchsten Gebäude der Stadt bei einem der angesehensten Elfenclans zu Gast war, lag allerdings daran, dass man ihm eine offizielle Einladung geschickt hatte. Die Einladung war nicht etwa auf einer dieser altmodischen Infolien gewesen, die man immer noch auf Gebrauchtwarenbörsen finden konnte. Es war ein exquisiter kleiner Zylinder aus kristallklarem Material gewesen, dessen Enden von silbernem Metall eingefasst waren. Das Metall war reich verziert mit feinen Intarsien aus poliertem Stein, welche Ranken, Blätter und Blüten darstellten. Als er es angeschaltet hatte, war ein Hologramm von einer Elfin im Inneren des Zylinders entstanden, und diese Frau hatte ihn gebeten zu kommen. Sie hatte angedeutet, dass diese Einladung etwas mit den jüngsten Ereignissen zu tun habe. Gork hatte beschlossen, dass er weiterhin bei der Aufklärung der Exploditis-Fälle helfen wollte. Er konnte sich eine Welt, in der scheinbar nur Menschen das Privileg besaßen, einigermaßen sorgenfrei zu leben, nur schwer vorstellen. Er hatte zuvor noch nie mit Elfen zu tun gehabt. Elfen sah man als Mensch aus dem gleichen Grund nicht, aus dem man für gewöhnlich Orks nicht sah. Sie lebten in einem von der restlichen Welt abgetrennten Bereich. Natürlich hörte man entsprechend viele Geschichten und Gerüchte über die geheimnisvollen Bräuche und Eigenschaften des edlen Volkes. Von Zauberkräften über telepathische Fähigkeiten bis hin zu bösen Verschwörungen oder Wundertaten hörte man so ziemlich alles über Elfen. Gork glaubte nicht, dass man ihn absichtlich hier warten ließ, und wenn es so war, wäre es ihm egal gewesen. Allein dieser Balkon bot so viele faszinierende Anblicke, dass er den Rest seines Lebens hier hätte warten können, ohne sich zu langweilen. Der Abomon Tower war nicht nur das größte Bauwerk der Welt, es war auch eines der schönsten. Auf der Spitze des Gebäudes schlief ein Drache seit etwa 20 Jahren. Einige Leute behaupteten, er sei aus Stein gemeißelt und gar nicht lebendig. Andere waren sich sicher, dass der Drache bei seinem Erwachen das Ende der Welt verkünden würde. So wie es aussah, hatte der Drache zumindest das Ende der Welt verschlafen. Der Balkon, auf dem Gorkon sich befand, war eher als Garten zu bezeichnen. Grobe Steinplatten, die so kunstvoll zufällig einen Weg bildeten, dass sie wieder natürlich wirkten, führten zwischen Wildkräutern und Gräsern in verschiedene Bereiche des Balkongartens. An der Fassade des Gebäudes flossen in steinernen Rinnen kleine Bächlein herab, bis sie am Rand des Balkons auf kunstvoll geschmiedete Gitter trafen und als kleine Wasserfälle in die Tiefe fielen und vom Wind davongetragen wurden. Bäumchen, Sträucher, Ranken, Moos und Flechten ließen diesen Ort wie den Ausschnitt aus einer Waldlichtung wirken. Man hörte von allen Seiten das Kichern der Feen, die den Nektar der Blüten ernteten oder vergnügt in der Luft tanzten. Und da war sie. Er erkannte sie sofort als die Elfin aus dem Hologrammzylinder wieder. Ihr Name war demnach Ilandra Un. Als sie den Balkon betrat, schienen alle Geräusche für einen Moment leiser zu werden. Sie trug ein schlichtes Gewand aus dunkelrotem Leinen. Man konnte nur schlecht erahnen, wie alt sie war. Mit einer beeindruckenden Gelassenheit und mit gleichmäßigen Schritten kam sie auf ihn zu. »Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, Herr Gorkon. Bitte setzen Sie sich doch.« Sie wies in Richtung einer Statue, die einen elfischen Schwertkämpfer darstellte. Dieser schien einige geflochtene Gartenstühle nebst Tischchen zu bewachen. Die Bedienstete, die Gorkon zuvor von der Eingangstür zum Balkon geführt hatte, brachte nun ein Tablett mit zwei Teeschalen und eine Kanne herrlich duftenden Tees, einige Schälchen mit kandierten Früchten, Nüssen und feinem Gebäck. Als sie sich gesetzt hatten, entstand ein Moment des Schweigens, der allerdings nicht peinlich war. Gork fiel auf, dass ihm die überragende Schönheit und Perfektion in allen Dingen hier die Sprache verschlagen hatte und die Elfin ließ ihn geduldig lächelnd einen Moment, um sich etwas zu sammeln. »Nun, Herr Gorkon, ich nehme an, Sie fragen sich, warum ich Sie hierher gebeten habe.« Gork nickte. Ihm war klar, dass er wie ein Trottel wirken musste, aber er wusste beim besten Willen nicht, was er sagen sollte. »Mein Sohn, Taro Un, war einer der Elfen, die an den Forschungen ihres Bekannten, Herrn Kopikan, teilgenommen hat. Und er war ebenfalls einer der Elfen, die auf diese scheußliche Art verstorben sind.« Ihre Miene verlor einen Teil ihrer gutmütigen Ausstrahlung. Gork nahm eine Veränderung in sich und um sich herum wahr. Alle Dinge schienen etwas an Farbe zu verlieren. Ilandra sprach weiter. Taro war, wie die meisten Elfen in seinem Alter, ein Idealist. Er wollte eine bessere Welt erschaffen. Er war sich sicher, dass er wusste, was dafür zu tun sei. Darum hat er auch dieses Messgerät getragen, weil es zu einer Heilung der Zwerge oder der Abwendung einer Gefahr für alle Lebewesen dienen sollte. Aber ich habe sie aus einem anderen Grund hierher gebeten. Ilandra lächelte. Ich werde ehrlich zu Ihnen sein, Herr Gorkon. Man hält uns Elfen für übernatürliche Wesen. Man glaubt, wir haben magische Kräfte. Ich kann Ihnen versichern, dass ich bis zum heutigen Tage keine echte Magie von einem Elfen ausgeübt gesehen habe. Um solche Gerüchte zu bestärken, setzen einige Elfen Taschenspielertricks ein. Viele von ihnen sind sehr wortgewandt und scharfsinnig. Darin besteht kein Zweifel. Daraus zu schließen, sie könnten Gedanken lesen, ist übertrieben. Die Bewunderung unserer Kultur und die Ehrfurcht vor unseren Künsten hat viele Elfen sehr hochmütig werden lassen. Sie haben nichts als Verachtung für alle Nicht-Elfen übrig, und nicht wenige glauben sogar selbst, dass sie magisch begabt sind. Es ist beschämend für mein Volk, dass es so einfältig und kurzsichtig geworden ist. Warum ich Ihnen das erzähle? Ich habe mich in den höchsten Kreisen unseres Clans umgehört und einige Dinge erfahren, die von Interesse für Sie, Kopikan und den Riesen Zala sein dürften. Ich weiß nicht, warum diese Informationen geheim gehalten wurden. Es ist durchaus möglich, dass man ihnen keine besondere Bedeutung zuschrieb. Um was für Informationen handelt es sich dabei? Von allen Völkern haben die Elfen die längste Tradition in der Sternenkunde. Der elfische Astronom Zi entdeckte vor 302 Jahren einige merkwürdige Ereignisse auf dem Mond. Er beschrieb regelmäßige Leuchterscheinungen auf dessen Oberfläche. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbreche, aber um welchen der beiden Monde handelt es sich bei dieser Beobachtung? Dazu wollte ich gerade kommen. Es handelte sich um den Mond Fnaftala, den Tagesmond. Xi hatte eine ausgeklügelte Optik für sein Fernglas entwickelt, mit der er bei Sonnenuntergang die Oberfläche des Mondes erforschen konnte. Es gab also Leuchterscheinungen auf Fnaftala. Im Moment sehe ich noch keinen Zusammenhang zu unserem Problem. Nach Xis Beobachtung wollten einige Astronomen folgender Generation dieses Leuchten natürlich ebenfalls betrachten. Das taten allerdings nur wenige von ihnen, weil die Erscheinungen vor 298 Jahren plötzlich aufhörten. In der darauffolgenden Zeit gerieten die Beobachtungen in Vergessenheit, da man sie zwar mehrfach beschrieben und aufgezeichnet hatte, sie jedoch nie erklären konnte. An dieser Stelle könnte die Geschichte ein rätselhaftes Ende nehmen, wäre Fnaftala nicht vor 2 Jahren plötzlich wieder aktiv geworden. Sagten Sie vor 2 Jahren? Das sagte ich, und Sie sehen jetzt sicherlich, worauf ich hinaus will. Vor 2 Jahren wurden die ersten Fälle von Exploditis bei Zwergen beobachtet. Es gibt noch einen anderen Zusammenhang. Die Meldung, die Kopikan vor einigen Tagen sandte und die sich in der ganzen Stadt herumsprach. Die Regelmäßigkeiten in den Zeitabständen, in denen sich die Todesfälle ereigneten, sie sind identisch mit den Umlaufzeiten von Fnaftala. Aber wie kann ein Mond so etwas verursachen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass 3 Weltraumforschungsmissionen in 2 Jahren, die zu Fnaftala aufgebrochen waren, spurlos verschwunden sind. Selbst mit den besten Teleskopen war es bisher nicht möglich, mehr über die Oberfläche des Mondes oder die Leuchterscheinungen herauszufinden. Und was schlagen Sie vor, sollen wir jetzt tun? Was halten Sie von einem kleinen Ausflug zum Mond? Thank you. das soll ein Raumschiff sein? Gorkon war sichtlich verblüfft. Vor ihm lag eine etwa 5 Meter durchmessende Kugel, auf deren Oberfläche gleichmäßig runde Vertiefungen verteilt waren. Aus der Nähe betrachtet sah man zahlreiche weiterer, feiner Vertiefungen, deren Zweck Gork genauso fremd war wie alles andere an diesem vermeintlichen Raumfahrzeug. Man hatte ihm während seiner Astronautenschnellausbildung auch die wichtigsten Informationen vermittelt, die man über FNAF-Taler bisher sammeln konnte. Was man wusste, war, dass dieser sonderbare Mond sehr geheimnisvoll war und es scheinbar irgendetwas gab, das diese Geheimnisse beschützte. Von der Größe des Trabanten konnte man sagen, dass er sehr viel kleiner als der andere Mond war, etwa ein Drittel so groß. Es gab Aufzeichnungen der Leuchterscheinung, die man Gorkon vorspielte. Es handelte sich hierbei um die Aufzeichnung eines erdnahen Satelliten, der seine Bilder direkt zur Erde übertragen hatte. Dieser Umstand war der Grund, warum es überhaupt Aufzeichnungen gab. Denn der Satellit war kurz nach seinen ersten Messungen verschwunden. Die Aufnahme zeigte das bereits bekannte verschwommene Feld, welches man als FNAF-Taler bezeichnete. Das Leuchten kam vom Rand des Feldes und konzentrierte sich dann im Zentrum der Mondscheibe. Nach einem hellen Lichtblitz endete die Aufnahme. Man hatte die wenige Minuten lange Aufnahme mit allen technischen Möglichkeiten analysiert und herausgefunden, dass es ein unerklärliches Phänomen war, das sich vor ihren Augen abspielte. Die Tatsache, dass sämtliche bisherigen bemannten wie unbemannten Raummissionen verschollen waren, besorgte Gork ein wenig. Als er diese Sorge ansprach, sagte man ihm, dass man das Schiff auf jegliche potenzielle Gefahr vorbereitet hatte. Was, wie Gork annahm, exakt das war, was sie allen anderen Raumfahrern ebenfalls erzählt hatten. Um Navigation und Steuerung des abenteuerlichen Fahrzeugs sollte sich eine Elfin kümmern, die sich als Oki vorstellte. Der Techniker an Bord nannte sich Kurti und war ein Zwerg, der nicht zögern würde, es mit einem Riesen aufzunehmen, wie er allen versicherte. Und dann war da noch ein alter Bekannter, der es sich nicht nehmen lassen wollte, an dieser Mission teilzunehmen. Kopikan. Als die anderen Astronauten das Schiff bereits bestiegen, saß Gorkon auf der Hand seines größten Freundes Cilla. Der Riese, der plötzlich von Norden gekommen war, hatte sich verändert. Er lächelte wie ein stolzer Vater den kleinen Menschen auf seiner Hand an. Cilla hatte auf seinen Reisen der vergangenen Tage nichts Neues mehr herausgefunden, konnte aber einige Vermutungen von Kopikan bestätigen. Die ganze Welt veränderte sich. Lebewesen verschwanden und neue tauchten auf. Auch die Vermutung, dass das Explodieren der Zwerge und aller anderen Wesen mit der Position des Mondes zusammenhing, schien sich als richtig zu erweisen. Mittlerweile gab es Zeitpläne, wo man an welchem Ort einen Schutzraum aufsuchen sollte, wenn man kein Mensch war. Unter denjenigen, die sich an diese Pläne hielten, waren bisher keine Explosionen gemeldet worden. Nun musste auch Gork das Kugelschiff besteigen, und er wunderte sich, als er ein sehr langes und dickes Kabel sah, das an der Kugel befestigt war. Er hatte wirklich keine Ahnung, wie dieses Raumschiff funktionierte, und er nahm an, dass alles schon seine Richtigkeit haben würde. Im Inneren der Kugel befand sich ein irrwitziges Geflecht von Kabeln, Knöpfen, Hebeln und blinkendem Kram, der wahrscheinlich nur beeindruckend wirken sollte, was er durchaus tat. Zwischen den ganzen technischen Eingeweiden waren Gravitationsliegen eingebaut, speziell an die Körperform der Astronauten angepasste Flächen, welche die negativen Folgen der ungeheuren Beschleunigung beim Start ausgleichen sollten. Nachdem jeder sich ordnungsgemäß an seiner Liege festgeschnallt hatte, gab Oki das Zeichen zum Start. Dann hörte man Zallas Stimme durch die Außenhülle der Kugel. »Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich werde versuchen, euren Start so angenehm wie möglich zu machen.« Noch als Gork sich fragte, was Cilla damit gemeint haben könnte, spürte er den heftigen Ruck, der durch das gesamte Schiff ging. Wieder die Stimme des Riesen. »Der Riese, der hier für gewöhnlich die Raumschiffe startet, ist vor kurzem explodiert. Man hat mir das alles ganz genau erklärt. Eine beunruhigende Ahnung bestätigte sich, als Gorkon eine gleichmäßige Beschleunigung wahrnahm. Es kann eigentlich nicht schiefgehen. Zur Not werden die Landefallschirme gezündet. Die horizontale Kreisbewegung presste die Insassen der kleinen Kugel mehr und mehr an ihre Liegen. Das Innere der Kugel war frei beweglich und sorgte dafür, dass immer dort unten war, wo es einen aufgrund einer beliebigen physikalischen Kraft hinzog. Es ist so ähnlich wie Hammerwerfen, obwohl ich eigentlich noch nie ein guter Werfer war, sollte es klappen. Die Besatzung des Kugelschiffes merkte nicht, dass die Rotation von der horizontalen in die vertikale überging. Wir haben einige Testwürfe gemacht und die meisten erreichten die notwendige Höhe. Der Riese nahm jetzt ein paar winzige Schritte Anlauf und schleuderte das kleine Raumschiff an dem Kabel in seiner linken Hand mit einem gewaltigen Sprung fast senkrecht nach oben. Alle Riesen waren Linkshänder. Niemand wusste, warum. Einer Sache war sich Heinrich Gorkon absolut sicher. Selbst wenn er dieses halsbrecherische Abenteuer überleben würde, käme er nie auf die Idee, ein zweites Mal in den Weltraum zu fliegen. In einer der oberen Atmosphärenschichten zündete Oki den Antrieb. Ein unglaublicher Lärm ertönte unter den Schwerkraftliegen und die Last, die auf jedem Zentimeter von Gorks Körper lag, erschwerte ihm das Atmen und verhinderte jede Regung der Gliedmaßen im Ansatz. Wenige Minuten später betätigte die Pilotin einen Mechanismus, der das Kugelschiff fast zum Dreifachen seiner Größe aufblähte. Die Wände waren zurückgewichen, hatten sich entfaltet und neue Apparaturen zum Vorschein gebracht. Jetzt war das Innere des Raumschiffes fast schon komfortabel. Natürlich nur im Vergleich zum vorigen Zustand. Kurti kletterte als erster von seiner Andruckliege, die sich im Umformungsprozess des Schiffes automatisch in einen Sessel verwandelt hatte. Der Zwerg verschwand in einem Schacht, um die Mechatroniken im Auge zu behalten. Schon bald hörte man ihn vergnügt vor sich hinfluchen, und einmal sah man ihn kurz bis zu den Ellenbogen mit einem blauen Gel beschmiert vorübereilen. Oki betrachtete den taktischen Bildschirm, der alles anzeigte, was die Sensoren um das Schiff herum orteten. Noch war Naftala so groß, dass man dessen maßstabsgetreue Projektion auf dem Schirm mit dem Daumen verdecken konnte. Mit einem weiteren Ruck beschleunigte der Hauptantrieb das Schiff in Richtung der geisterhaft verschwommenen Mondscheibe. Oki schien nicht sehr gesprächig zu sein. Konzentriert beobachtete sie die Anzeigen, veränderte Koordinaten und gab hin und wieder kurze Anweisungen an Kurti über das Bordkommen. Auch Kopikan verlor kein Wort. Freudestrahlend betrachtete er die Messwerte, die über seinen Monitor flatterten. Gorkons Aufgabe an Bord des Schiffes war es scheinbar, niemanden zu stören. Es war nicht so, dass man ihm keine komplizierten Aufgaben anvertrauen wollte. In der Kürze der Zeit war es nur eben nicht möglich gewesen, ihn in irgendetwas auszubilden. Gork sollte die Führung auf der Mondoberfläche übernehmen. Im Moment war allerdings noch gar nicht sicher, ob die Besatzung dieses Schiffes überhaupt dort ankommen würde. So starrte Gork auf den Bildschirm, der die größer werdende Mondscheibe darstellte. Oki startete einige kleine Sonden. Für den Bruchteil einer Sekunde sah man ihre zigarrenförmigen Außenhüllen, die winzigen Antriebe und die kleinen Wölbungen, die unterschiedlichste Sensoren enthielten. Auf dem taktischen Schirm waren sie als kleine blaue Punkte dargestellt. Ein weiterer Bildschirm zeigte die zahlreichen Messwerte, die in ein dreidimensionales Bild umgewandelt wurden. In wenigen Sekunden mussten die Sonden ihren Kurs zu einer enger werdenden Umlaufbahn verändern. Sie waren darauf programmiert, keinen geradlinigen, sondern einen spiralförmigen Kurs zu fliegen. Das war zwar energieaufwendiger als eine Vektorenflugbahn, erschwerte aber einem möglichen Angreifer das Anvisieren. Die Spannung im Inneren des Schiffes wuchs immer mehr. Alle warteten darauf, dass etwas Schlimmes passierte. Oki schaltete die Triebwerke aus und reduzierte die gesamte Aktivität im Inneren des Schiffes auf ein Minimum, um die Strahlungsemissionen des Schiffes gering zu halten. Im blassen Licht der Notbeleuchtung sahen alle auf die Darstellung der Sondendaten. Und dann passierte etwas Schlimmes. Die Sonden kehrten um und kamen einfach zurück in Richtung des Schiffes. Das Schweigen im Schiff nahm eine neue Form an. Die Übertragung der Sonden lief weiter. Bald tauchte auf dem Schirm die Darstellung eines Raumschiffes auf. Es war natürlich das, in dem sie saßen. Oki legte einige Schalter um, worauf aus der Lehne ihres Sessels eine neue Reihe von Schaltern herausfuhr und der Taktikschirm nun von roten Kreuzen und Symbolen übersät war. Oki befand sich in einem Zustand äußerster Konzentration. Man sah, dass sie mit der Ratlosigkeit kämpfte und nach einer Entscheidung suchte. Die Sonden kamen näher. »Es ist ein Test, Oki. Vermutlich haben alle anderen aggressiv reagiert. Es ist natürlich, anzugreifen oder zu flüchten. Wenn sie jetzt schießen, sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in Lebensgefahr.« Die Sonden hatten jetzt einige Meter vor dem Schiff einen Begleitkurs eingeschlagen. Auf dem Schirm sah man die drei Geschütze, die aus einigen der Vertiefungen des Schiffes herausgefahren waren. Es war nicht Oki, die den Sonden befohlen hatte, die Geschütze genauer zu betrachten. »Schalten Sie die Waffen aus. Es besteht keine Gefahr.« Gork versuchte, überzeugend zu klingen. Irgendjemand lauerte da auf dem Mond und sah sich an, wie sie sich hier verhielten. Es dürfte klar sein, dass ein paar schussbereite Waffensysteme nicht gerade ein Friedenszeichen waren. Oki legte die Schalter um, welche die Waffensysteme deaktivierten. Einen Augenblick lang verharrten die Sensoren der Sonden noch auf den Geschützstellungen, dann kehrten sie in ihre Startposition im Schiff zurück. Ein Rumpeln fuhr durch das Schiff und kurz darauf ein Geschrei, das eindeutig von Kurti stammte. Oki lehnte sich in ihrem Sessel zurück und legte ihre Hände auf die Lehnen. »Sie haben die Steuerung übernommen. Ich habe keinen Einfluss mehr auf das Schiff.« Kurti brüllte aus einem der Schächte heraus. »Ein Invasionsprogramm im System. Sie haben es bestimmt über die Sonden ins Schiff eingespeist. Sonst hätten wir ein Übertragungssignal registriert.« Sie waren dem Mond näher gekommen. Da die Bildschirme abgeschaltet waren, war die einzige Sicht durch ein kleines Bullauge möglich. Nun drängten sich Kopikan, Gork und Kurti um die mehrere Zentimeter dicke Scheibe und beobachteten, was passierte. Oki war in eine Art Trance verfallen. Zumindest saß sie ganz ruhig da und starrte auf den erloschenen Bildschirm. Man konnte nun erkennen, warum man Fnaftala so schlecht erkennen konnte. Der Mond war mit einer unglaublichen Zahl winziger Satelliten umgeben. Es waren unterschiedliche Arten von Satelliten. Einige waren mit beweglichen Spiegeln ausgestattet, auf anderen waren Prismen oder Linsen und wieder andere waren wildeste Ansammlung von Maschinenteilen. Sie hatten die Sphäre aus Satelliten noch nicht erreicht. Da war plötzlich eine Aktivität in den Weltraumobjekten vor ihnen festzustellen. Eine Wellenbewegung ging über die dichte Oberfläche aus fremdartigen Trabanten und schob eine größer werdende Menge an Lichtenergie vor sich her. »Wir werden sterben.« Okis Stimme. Das Letzte, was sie sagen konnte. Die Explosion des Zwerges riss Gorkon und Kopikan zu Boden. Dann kehrte Ruhe ein. Die Killertrabanten kehrten in ihre Ausgangsposition zurück und das Schiff setzte seine automatische Reise zur Mondoberfläche fort. In den Köpfen der beiden Menschen wuchsen die Fragezeichen hinter einer Menge von Gedanken. Oki und Kurti hatten sich förmlich in Luft aufgelöst. Was auch immer die verbliebenen Teilnehmer dieser Expedition erwartete, es würde garantiert kein Kaffeetrinken sein. Nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse. Das Kugelschiff war sanft und ferngesteuert in einer Schleuse gelandet, welche sich in der weiten und gleichmäßigen Ebene von Fnaftala geöffnet hatte. Über ihnen hatten die unheimlichen Satelliten in der Sonne gefunkelt und führten weiterhin ihre feindliche Funktion aus. Die Landefläche unter der Schleuse wies nur einen Ausgang auf, und der führte zu einem kleinen Raum, in dem nichts außer zwei Stühlen und einer Kaffeetafel aufgestellt waren. Kopikan war in eine Art gleichgültige Gelassenheit verfallen und hatte sich bedenkenlos dem Kaffee und dem außerordentlich künstlich wirkenden Gebäck gewidmet. Es ist alles gut. Probier mal. Kopikans Ruhe versetzte Gorkon in Rage. Ich frage mich, wie sie auf der Heimatwelt der vermeintlich größten Mörder in unserem Sonnensystem sitzen und in aller Ruhe Kaffee trinken können. Sollten wir nicht irgendetwas unternehmen? Kopikan wirkte auf eine ehrliche Art und Weise überrascht. Zum Beispiel? Ich weiß nicht, die Wände abtasten zum Beispiel, nach Mechanismen oder versteckten Türen suchen. Kopikan sah Gork mit einer Mischung aus Belustigung und Mitleid an. Bitte, dann taste doch die Wände ab, wenn dir danach ist. Ich allerdings werde hier so lange warten. Wir haben uns hier in eine unterlegene Position gebracht, Gorkon. Wer auch immer uns hierher geholt hat, wollte mit uns Kontakt aufnehmen. Um den Sinn seines Vorschlages nicht kampflos als lächerlich abgestempelt zu wissen, suchte Gorkon die Wände nach Mechanismen ab. Der Zufall spielte ihm in die Hände, denn eine Weile später fuhr ein Segment der Wand hoch und gab den Weg zu einem Gang frei. Gorkon sah triumphierend aus und Kopikan hatte keine Lust, irgendwelche Zusammenhänge in Frage zu stellen. Der Korridor hinter dem Durchgang war leer. Niemand war hier, um die beiden zu begrüßen. Die beiden traten durch die Tür und kamen in einen Gang, der sich nach links und rechts erstreckte und sich in einer sanften Biegung der Sicht entzog. Vermutlich war es ein Rundgang. Die Wände waren aus einem hellen, glatten Material, von Türen oder Toren keine Spur. Das war nicht weiter verwunderlich, da die Tür, durch die sie gerade gegangen waren, ebenfalls erst nicht zu erkennen gewesen war. Kopikan wandte sich zur rechten Seite und ging los. Gorkon folgte ihm. Nach ereignislosen Minuten des Gehens flüsterte Gork seinem Begleiter zu: »Seltsam, dass uns hier niemand in Empfang nimmt. Ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass wir hier durch leere Flure irren.« Nach einer endlos erscheinenden Wanderung glaubte Gork, dass sie sich ewig im Kreis bewegen würden, doch plötzlich öffnete sich in der linken Wand eine weitere Tür. Diese willkommene Abwechslung begrüßend, betraten die beiden den kleinen dahinterliegenden Raum, der sich in seinem Erscheinungsbild kaum von dem des Ganges unterschied. Die Tür schloss sich hinter ihnen. »Kann es sein, dass wir gerade freiwillig in eine Arrestzelle gegangen sind?« Gork schlug mit der Faust gegen die Wand, in der kurz zuvor noch eine Öffnung gewesen war. Jetzt wies keine Spur mehr darauf hin. »Das ist nicht unmöglich. Andererseits wären wir in jedem anderen Raum oder Gang genauso gefangen. Wir können nur abwarten.« Sekunden verstrichen wie Stunden. Erst war es kaum aufgefallen, doch die Wände begannen sich von einem schlichten Weiß zu einem rötlichen Farbton zu verändern. Als die Wände die Farbe von reifen Tomaten angenommen hatten, entstand wieder eine Tür in der Wand. Dahinter lag ein ebenso roter Gang. Der rote Gang war ein gebogener, weitläufiger Korridor, wie der, den sie kurz zuvor in weißer Farbe durchschritten hatten. Glücklicherweise ereignete sich dieses Mal viel früher etwas, nachdem sie den kleinen Raum, nach links gewandt, verlassen hatten. Auf der rechten Seite öffnete sich die Wand und gab eine weitere Öffnung frei. Gorks Erwartung, in der er von weiteren Gängen oder kleinen Räumen ausging, wurde bei weitem übertroffen. Vor den beiden erstreckte sich eine gigantische Halle, kaum mit dem Blick zu messen. Millionen und Abermillionen von Schläuchen, Kabeln und unergründlichen Mechanismen führten zu ebenso vielen Glaszylindern in unterschiedlichen Größen. Darin befanden sich reglose Gestalten. Schatten nur. Die Behälter direkt neben ihnen waren relativ klein. Sie enthielten eine trübe Flüssigkeit und etwas, das wie kleine Fische aussah. Die Luft war erfüllt von beunruhigenden Geräuschen. Leises Blubbern, zögerliches Gluckern, Brummen, Surren und Klicken. Zwischen den Zylindern war ein schmaler Weg, dem die beiden folgten. Nachdem sie sich an Abzweigungen mehrfach für einen von mehreren Wegen entschieden hatten, war ihnen mehr an reglosem Meeresgetier begegnet als einem Fischer in seinem ganzen Leben. »Wer auch immer hier wohnt, er sollte sich mal wieder um seine Aquarien kümmern.« »Psst, hast du das gesehen?« Gorkon hatte es gesehen. Die Überraschungen der letzten Zeit hatten die Fähigkeit der beiden, sich über etwas zu wundern, etwas abgenutzt. So nahmen sie auch eher teilnahmslos in Kauf, dass vor ihnen ein etwa faustgroßes, spinnenartiges Metallwesen aus dem Boden krabbelte und sie ansah. Das Ding hüpfte auf und ab, lief vor und zurück und gab ein niedliches Piepsgeräusch von sich. Kopikan wandte sich an Gork, der sich das Schauspiel regungslos ansah. Es sieht so aus, als wollte es, dass wir ihm folgen. Na dann. Die Metallspinne flitzte zwischen den Glaszylindern voraus, hielt zwischendurch an und überprüfte, ob die beiden ihr folgten. Nach einer Weile relativ ereignislosen Wanderns zwischen eingemachten Meeresbewohnern blieb das Metallwesen stehen. Der Boden öffnete sich und gab einen Schacht frei, der für einen Menschen groß genug war. Ein Blick hinab bestätigte, dass sie hier hinunterklettern sollten. In der Wand des Schachtes hatten sich Sprossen gebildet. Die Spinne lief an der Wand herauf und herab, das gleiche Spiel zum gleichen Zweck. Man sollte ihr folgen. Der Abstieg nahm viel Zeit in Anspruch, denn der Schacht führte etliche Meter hinab. Die Lufttemperatur um sie nahm spürbar ab. Was glauben Sie, Kahn? Warum lassen Sie uns erst in einem Fahrstuhl fahren, uns dann aber in einem solchen Schacht hinunterklettern? Im Moment verstehe ich noch nicht den Plan, der dahinter steht. Ich habe so eine Ahnung. Und? Es dürfte sich bald herausstellen. Gedulde dich. Gelbliches Licht erreichte sie nun von weiter unten, und als die Sprossen in einer Wand eines weiteren Korridors endeten, sahen sie, wo sie waren. Auf der gelben Etage. Das Piepsen der Spinne wirkte dringender, ihre Bewegung noch hektischer. Es schien, als sei Eile geboten. Vielleicht drohte hier eine Gefahr? Sie waren im Gang noch nicht sehr lange gefolgt. Da blieb die Spinne abrupt stehen. Dann lief sie erst zurück, dann im Kreis, und schließlich verschwand sie in der nächstgelegenen Wand. Ratlos über dieses Verhalten sahen sich Gork und Kahn an und bemerkten erst nicht die Alte. Sie war durch eine Tür vor ihnen getreten und wirkte überrascht. Sie trug einen gelben Overall und eine silberne Kappe. »Wer sind Sie? Was machen Sie hier?« Kopikan antwortete. »Wir wurden eingeladen. Unglücklicherweise wissen wir nicht von wem.« »Folgen Sie mir. Ich werde das überprüfen.« Sie wurden zu einem kleinen Raum geführt. »Warum steigt sie nicht mit in den Fahrstuhl?« »Vielleicht ist es in diesem Fall eine Arrestzelle.« »Ich verstehe diesen Ort nicht.« Eine ganze Weile schien es, als hätte man sie vergessen. Während Kopikan in einer Ecke saß und vor sich ins Leere starrte, lief Gork im Kreis. »Kommen Sie schon, geben Sie mir ein paar von Ihren Ahnungen preis, Kahn. Ich wäre dankbar für jede noch so verrückte Idee, die etwas Sinn in diesen Zirkus bringt.« Kopikan räusperte sich. »Ich habe nur versucht, alles, was wir wissen, mit dem zusammenzufügen, was wir gerade erfahren haben. Wir haben festgestellt, dass Fnaftala der Schlüssel sowohl für das Verschwinden als auch für das Erscheinen von Lebewesen ist, richtig? Als wir hierher kamen, haben wir erlebt, wie unsere Gefährten sich während eines Lichtblitzes auflösten, der von fremdartigen Satelliten produziert wurde. Wohlgemerkt, uns ist dabei nichts passiert. Der Schluss liegt nahe, dass die Satelliten Materie beeinflussen können.« »Das klingt logisch.« »Hier werden wir freundlich begrüßt, jedoch ohne die Präsenz einer Person. Ein Roboter führt uns später, offenbar auf Umwegen, bis hier, wo wir auf einen Menschen treffen.« »Dieser Mensch dagegen begrüßt uns alles andere als freundlich. Kannst du dir schon etwas daraus zusammenreimen?« »Schon, aber es hätte etwas mit Verrückten, mit Außerirdischen oder mit verrückten Außerirdischen zu tun.« »Halt deine Idee fest. Es besteht die Möglichkeit, dass du recht hast. Aber der für mich naheliegende Schluss ist viel einfacher. Wer auch immer uns in der Eingangshalle den Kaffee servierte und den Roboter steuerte, hat andere Interessen und Kenntnisse als die alte Frau, die uns hier einsperrte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es hier mehrere Parteien gibt.« »Da mögen Sie richtig liegen. Aber mal etwas anderes. Warum lassen wir uns von einer alten Frau einsperren?« »Ganz einfach. Es hätte genau drei Möglichkeiten gegeben. Fliehen, die Frage wäre gewesen, wohin? Kämpfen, mit wem oder was hätten wir uns angelegt? Oder verhandeln? Das würde eine gemeinsame, zu erreichende Grundlage voraussetzen. Offensichtlich wusste man hier nichts von unserem Besuch und wollte sich erst einmal informieren.« Zeit verstrich. Ereignislos. Kopikan dachte nach. Nichts passierte. Gork bekam Hunger. Kopikan glaubte, er hätte etwas gehört. Und Gorkon glaubte, er hätte es auch gehört, aber dann war es weg und beide waren sich nicht mehr sicher, ob es ein Geräusch gewesen war. Nichts. Gork und Kahn zuckten beide zusammen, obwohl sich die Wand, wie jedes Mal zuvor, geräuschlos geöffnet hatte. Eine andere alte Frau in einem gelben Overall war dort. »Folgen Sie mir!« Während sie der Alten durch den gelben Korridor folgten, stellte Kopikan Fragen. »Führen Sie uns jetzt zu Ihrem Anführer?« »Es gibt keinen Anführer!« »Haben Sie herausgefunden, wer uns hierher gebracht hat?« »Keine Antwort.« »Dürfte ich erfahren, was man mit uns vorhat?« »Sie werden schlafen!« »Und dann?« »Sie werden zur Erde zurückgebracht.« »Besteht die Möglichkeit, dass man uns vorher ein paar Fragen beantwortet?« »Nein!« Sie hatten einen weiteren gelben Raum betreten. Die Decke war im Vergleich zu den anderen Räumen sehr niedrig. In langen Reihen waren riesige Truhen angeordnet. An den meisten leuchtete ein blaues Licht. Die Alte führte sie zu zwei Truhen, an denen noch kein Licht brannte. Sie berührte die Deckel und sie öffneten sich. Im Inneren der Truhen waren Liegeflächen. Gork erkannte, was gemeint war. »Ich werde mich nicht in so einen Kasten legen. Keine Chance. Darin werde ich nicht schlafen können. Vergessen Sie's.« »Sie werden sich hinlegen!« »Niemals!« Eine der Wände bildete eine Türöffnung und ein großes Wesen trat ein. Entweder war es ein großer Mensch mit einer Rüstung oder ein Roboter. Dieser näherte sich mit ruhigen Bewegungen. Er trug keine Waffen und zeigte kein aggressives Verhalten. Dennoch war seine Erscheinung sehr beeindruckend und niemand außer einem größeren Roboter oder Menschen in einer Rüstung hätte es darauf angelegt, aggressives Verhalten zu provozieren. Zögernd und mit offenkundigem Widerwillen stiegen Kahn und Gork in die Kästen und legten sich auf die Liegeflächen. Wie Gorkon befürchtet hatte, schloss sich kurz darauf der Deckel. Er versuchte ruhig zu atmen. Das gelang ihm so lange, bis von den Seiten dieses Sarges Wasser auf ihn einströmte. Panik ergriff ihn. Er hämmerte mit den Fäusten gegen den Deckel und versuchte, sich von der rasch steigenden Flüssigkeit fernzuhalten. Es dauerte nicht lange, bis der Pegel den Deckel erreicht hatte. Gorkon hatte die Luft angehalten, um sich geschlagen und gekämpft, bis es eben nicht mehr ging. Dann gab er auf. Das war es also. Was für ein gemeiner und plötzlicher Tod. Das Wasser füllte seine Lunge. Reflexartig zuckte und würgte er, kämpfte mit jedem Muskel gegen das Ersticken. Fast gleichzeitig befiel ihn eine beinahe grenzenlose Ruhe. Schon bald hörte er auf zu zappeln. Das Wasser füllte seinen Magen, seine Nase, seine Ohren. Und er starb nicht. Er wurde nur immer müder. Das konnte kein Wasser sein. Das Zeug konnte man atmen wie Luft. Eine angenehme Kühle schloss ihn ein. Ein wohliges Kribbeln breitete sich in seinem Körper aus. Eine unendliche Entspannung sank über Gorkon herein. Er beschloss, erst einmal ein Nickerchen zu machen, bevor er sich Gedanken darüber machte, wie er hier wohl wieder rauskam. Und dann schlief er ein. Herr Gorkon hatte gerade zu Abend gegessen, saß nun im Kaminzimmer, rauchte ein Pfeifchen und schwenkte ein Glas Weinbrand vor seinem Auge. Draußen zog gerade eine Kutsche vorüber. Vielleicht war Frau Gorkon schon von ihrem Ausflug nach Prag zurück. Hoffentlich ging es ihrer alten Tante besser. Dr. S. betrat den Raum unangemeldet, nahm seinen Zylinder ab und stellte seinen Koffer zu Boden. Sein Assistent Boris rollte ein kleines Wägelchen mit einer Maschine darauf in den Raum. Der Zweck der fremdartigen Apparatur war nicht zu ersehen. Empört wollte Herr Gorkon eine Erklärung einfordern. Dr. S. lehnte sich jedoch lässig gegen das Bücherregal und grinste frech. »Wie Sie sich vielleicht entsinnen, wurden Sie ausgewählt, auf die Erde zurückzukehren. Vermutlich erinnern Sie sich auch daran, dass wir damals eine kleine Abmachung getroffen haben. Wie können Sie es wagen?« Herr Gorkon war aufgesprungen, um seiner Entrüstung Ausdruck zu verleihen. Doch der Sessel, in dem er gesessen hatte, entwickelte ein Eigenleben, ergriff Heinrich und zerrte ihn zurück auf die Sitzfläche. Der Doktor nahm eines der Bücher aus dem die Wand füllenden Regal und schlug es auf. »Wir mussten die Erinnerung an diesen Ort aus Ihrem Gedächtnis löschen, damit Sie nicht zurückkehren.« Unerwartet zog der alte Mediziner eine brennende Fackel aus der Innentasche seines Jacketts und zündete das Buch an. »Die Tatsache, dass Sie zurückgekehrt sind, zeigt, dass wir nicht gründlich genug vorgegangen sind. Boris, die Maschine bitte.« Nun sah Herr Gorkon, dass an der Seite der Apparatur eine aufgerollte Schlange hing, deren Ende in die Seitenwand des Gehäuses überging. Gorkons Innerstes krampfte sich zusammen. Er hatte das Gefühl, dass er sich übergeben musste. Irgendjemand rief nach ihm. Der Doktor war es nicht. Der war damit beschäftigt, das Bücherregal anzuzünden. Boris wickelte in aller Ruhe die Schlange ab und betätigte einen Schalter, woraufhin der Kopf der Schlange wie ein Staubsauger zu dröhnen begann. »Gork! Gorkon! Heinrich Gorkon! Wach auf!« Die Übelkeit verwandelte sich in das drängende Bedürfnis zu husten. Und Gorkon wachte langsam auf. Benommen rollte er auf der Liegefläche hin und her und war sich noch nicht sicher, ob er schon die Augen öffnen wollte. Als er es tat und sich seine Sicht langsam wieder verschärfte, sah er den Metallkoloss, der ihn in diese fürchterliche Lage gebracht hatte. Kurz darauf sah er allerdings, dass Kopikan neben dem Ding stand und auf ihn einredete. »Siehst du, er wacht doch noch auf. Warte einen Moment, Gork.« Gork wartete einen Moment. Aus den Seiten des Kastens kam ein starker, warmer Luftstrom, der seine Kleider innerhalb einer Minute trocken blies. Der Koloss nahm ihn ohne Mühe wie eine Puppe aus dem Kasten und stellte ihn behutsam auf die Beine. »Er ist ein Roboter!« Kopikan grinste vergnügt. Für ihn war das alles hier das reinste Wunderland. Auch Gork hatte das leise Klicken und Zischen der mechanischen Teile gehört, als er mit dem Kopf in der Nähe der Roboterarme gewesen war. Aber warum hat er nicht? Dafür könnte es eine Menge Gründe geben. Wichtig ist im Moment nur, dass er uns aus diesen Kühltruhen geholt hat. Der Roboter schloss den Deckel der Truhe und betätigte einen nicht sichtbaren Mechanismus, der das blaue Lämpchen aktivierte. Dieses würde den Eindruck erwecken, als wären Kahn und Gork noch im Inneren der Schlaftanks. Dann bewegte er sich auf eine der hinteren Wände zu. Hatten Sie auch so einen verrückten Traum, Kahn? Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Ich hatte dem erst keine größere Bedeutung zugemessen. Ich träumte, jemand wollte meinen Laborcomputer zerstören. An der Wand angekommen, bildete sich eine Öffnung im Boden und eine kleine Metallspinne kam heraus. Auch diese Spinne vollführte den bekannten Folgt-mir-Tanz. Als sicher war, dass die beiden der Spinne in den Schacht folgen würden, ging der Koloss fort. »Was meinen Sie, Kahn? Nehmen wir gerade teil an einer Verschwörung von Maschinen gegen Menschen?« »Du meinst, sie bitten Menschen darum, sie beim Kampf gegen ihre Artgenossen zu unterstützen?« »Das wäre gut möglich, wenn es eine Maschine gäbe, die ähnlich subtil und hinterhältig wie ein Mensch wäre.« Schweigend und über das eben Gesagte nachsinnend stiegen die beiden weiter den Schacht hinunter, bis um sie herum alles grün zu werden begann. Sie waren auf der grünen Etage angekommen. Jedenfalls glaubten sie, in einer Etage angekommen zu sein, Der Schacht war nämlich zu Ende, doch waren sie umgeben von Metall und grünen Abdeckungen. Die Spinne lief zu einer Metallfläche und die beiden folgten ihr. Am Boden der Metallfläche bildete sich ein Spalt, der zunehmend größer wurde. Licht fiel von der Seite herein. Als der Spalt groß genug für die beiden Menschen war, sprang die Metallspinne hinein. Als Gorkon ihr gefolgt war, landete er nach einer kurzen Rutschpartie am Boden des sich bewegenden Metallkonstruktes. Kurz darauf landete Kopikan neben ihm. Die Spinne sprang auf einen weiteren Absatz und die beiden folgten ihr. Dann sahen sie, wo sie waren. Sie befanden sich im Inneren einer gigantischen Maschine, deren Zweck nicht ersichtlich war. Alles hier schien in Bewegung zu sein und ein Oben und Unten schien es auch nicht zu geben. Gorkon, ganz Phnaphtala scheint ein künstliches Gebilde zu sein. Die Spinne bewegte sich auf den Kern dieses gewaltigen Maschinenkomplexes zu, der sich von allen anderen Dingen als eine kugelförmige Struktur abhob, an der sich nichts bewegte. Unzählige Schläuche gingen von der Oberfläche aus und Spinnen, ähnlich der, welcher sie folgten, krabbelten darauf herum. Je näher sie kamen, desto deutlicher wurde die Größe der Zentralkugel. Sie war unheimlich groß. So groß, wie etwas künstlich Hergestelltes eigentlich nicht sein konnte. Angenommen, man hätte viel Zeit, so etwas zu bauen. Es würde nie fertig werden. Verdammt groß. Gorkon sah, dass Menschen auf den Wartungsebenen umherliefen. Sie wirkten sehr aufgebracht und, sofern man das ausmachen konnte, schienen sie sich Kopikan und Gork zu nähern. Die Spinne bewegte sich schneller in Richtung der Zentralkugel. Als sie die Außenwand der Kugel erreichten, bemerkte Kopikan, dass das Metall der Versorgungsebene und der Hüllenstruktur der Kugel von einer dünnen Eisschicht bedeckt war. Diese schmolz kurz nachdem er es bemerkt hatte. Die Wand öffnete sich. Blaues Licht strahlte ihnen entgegen. Sie betraten das Innere. Hinter ihnen schloss sich die Wand. Sie folgten dem einzigen Weg, der tiefer ins Innere führte. Die Spinne war verschwunden. Sie hatte ihre Aufgabe anscheinend erfüllt. Nach wenigen Schritten kamen sie zu einer Art Podest, auf dem zwei Sessel waren. Nachdem sie sich gesetzt hatten, raste die Plattform los. Die Beschleunigung presste die beiden in ihre Sitze und nach etwa einer Viertelstunde endete die rasante Fahrt in einer allmählichen Verlangsamung und schließlich im Stillstand. Sie traten in das Licht vor ihnen und kamen in einen kugelförmigen Raum, in dem nichts weiter war. In einem hellen Lichtblitz erschienen drei Stühle, zwei gegenüber einem. Nachdem sich Gorkon, Heini und Kopikan auf die Stühle gesetzt hatten, erschien ein transparentes Wesen auf dem anderen Stuhl. Es sah menschlich aus und es lächelte. In ihren Köpfen erschienen Worte. Ihr habt viele Fragen. Schließt die Augen und ich werde sie euch beantworten. Etwas betrat ihr Bewusstsein und machte deutlich, dass es nichts Böses wollte. Dann öffnete es eine Erinnerung, die es mitgebracht hatte. Die Erde, kein blauer Planet. Die Kontinente sind grau, die Meere braun und gelb. Näher. Man sieht große graue Ebenen, bedeckt von Maschinen. Gewaltige Bauwerke, die riesige Flächen bedecken und hoch in den Himmel ragen. Näher. Im Inneren der Gebäude Menschenmassen, anonyme Ansammlung von ziellos zirkulierenden Trauergestalten. Näher. Ein Monitor. Darauf Darstellung von Tieren und Pflanzen. Man hört eine Stimme. Der Mensch hat fast alle Lebewesen vernichtet. Alle Hoffnung und die vergessene Schönheit der Natur scheinen verloren. Doch wir haben eine Lösung gefunden. In diesem Moment wird an Plänen für eine gewaltige Orbitalstation gearbeitet, die in der Lage sein wird, aus allen verbliebenen Informationen über die Natur eine neue, alte Welt zu rekonstruieren. Treten Sie den Rekonstruktivisten bei oder spenden Sie Ressourcen. Auf dem Monitor erscheint ein Quadrat. Die vorbeiströmenden Gestalten drücken ihren Finger darauf und murmeln einen Spendenbetrag. Weiter weg, umgedreht, in Gedankenschnelle voran. Raumschiffe fangen Asteroiden ein, trennen ihre Bestandteile und fügen sie erneut zusammen. Zurück Richtung Erde. Ein zweiter Mond entsteht. Jahrhunderte vergehen in Bruchteilen von Sekunden. Der Mond ist vollendet. Die Datenbanken werden mit dem gesamten Wissen der Menschheit gefüllt. Vorm geistigen Auge erscheint das transparente Wesen. Ich bin das Internet. Ich bin die Bibliothek von Alexandria. Eure Datenbanken, eure Kultur. Ich bin gestern, heute und morgen. Ich bin euer gesamtes Wissen. Wieder der zweite Mond. Raumschiffe landen darin. Menschenmengen werden zu Schlaftanks geführt. Auf der Erde werden Maschinen zerlegt, andere werden im Erdboden versteckt. Dann sind kleine leuchtende Punkte auf der Oberfläche von Fnaftala zu sehen. Man erkennt die Killer-Satelliten. Sie sammeln Energie. Sie sind die Verbindung zur Erde. Alle 300 Jahre ist genug Energie da, um Veränderungen vorzunehmen. Die Erde. Das Wasser verändert seine Farbe. Der Himmel verändert seine Farbe. Und dann wachsen wieder Pflanzen auf dem Erdboden. Es hat lange gedauert, die künstlichen Dinge zu entfernen und neue, natürliche zusammenzusetzen. Mehrere Jahrtausende. Doch die Menschen haben während der meisten Zeit geschlafen. Nur alle 1000 Jahre wachen einige auf und begutachten, ob es Zeit ist, zurückzukehren. Vor 1000 Jahren wurden die ersten Menschen zurückgeschickt. Ihr seid Nachkommen von denen, die auf die Erde gesandt wurden. Kupikan dachte, und als die Menschen das letzte Mal aufwachten, stellten sie fest, dass du einen Fehler gemacht hast. Keinen Fehler, ein Missverständnis. Ich habe alle Lebewesen zum Leben erweckt, die ich zum Leben erwecken konnte. Die Menschen machen aber einen Unterschied zwischen den Wesen, die einst existierten, und denen, die sie erdacht haben. Als man mich schuf, vergaß man, mir diesen Unterschied beizubringen, weil meine Erschaffer ihn selbst nicht kannten. Gorkon hörte seine Gedanken alles andere überschallen. Und darum bringst du sie jetzt alle wieder um? Was für eine Grausamkeit, was für eine Sinnlosigkeit. Du hast denkende und fühlende Lebewesen Wirklichkeit werden lassen und verdammst sie nun zum Untergang, weil sie unwirklich bleiben sollen? Keine Grausamkeit, ein Befehl. Ich habe all diese Wesen Atom für Atom, Molekül für Molekül und Zelle für Zelle in Tausenden von Jahren entworfen. Ich würde sie niemals auslöschen. Stände nicht über allen meinen Befehlen der, den Menschen zu gehorchen, und sie befahlen mir, diesen Fehler zu beheben. Gorkon wand sich vor Ekel und Verzweiflung. Aber diese Leute haben nie mit einem Zwergen gelacht, sind mit einem Riesen durch die Straßen gezogen oder haben gesehen, welche wunderschöne Künste die Elfen hervorbringen. Für sie ist das alles Biomasse, aber so ist es nicht. Warte. Kupikan hatte gedacht. Du sagst, der Befehl eines Menschen steht über allen Dingen? Ja. Dann befehle ich dir, mit der Vernichtung der Wesen auf der Erde aufzuhören. Hast du verstanden? Ja. Des Weiteren möchte ich, dass du den Transport aller Menschen zur Erde vorbereitest. Fange sofort bei der jetzigen Besatzung von Fnaftala an, aber bringe immer nur so viele Menschen zur Oberfläche, wie das Ökosystem versorgen kann, okay? Ja. Alle Lebewesen, die du erschaffen hast, sollen ihre Chance bekommen. Du wirst sie so, wie du es vorgesehen hast, zur Erde bringen. Ja. Gork mischte sich ein. Sind sie sicher, Khan? Darunter könnten noch ähnliche Monster sein wie die Orks oder Drachen. Aber so ist die Natur, Gork. Unberechenbar. Man kann sich nicht nur die guten und nützlichen Dinge aussuchen. Hast du noch einen Wunsch, Computer? Ich würde gern selbst wissen, wie es ist zu leben. Kupikan dachte lange nach. Dann sollst du das Innere von Fnaftala so umgestalten, dass es wie ein lebender Organismus funktioniert. Unter zwei Bedingungen. Du musst deine Aufgaben noch erfüllen können und du musst dich noch an alle deine Regeln halten. Ist das in deinem Sinne? Ja, danke. Dann führe uns jetzt bitte zu unserer Raumkapsel zurück und bring uns zurück zur Erde. Als Gorkon und Kupikan die Zentralkugel verließen, waren keine anderen Menschen dort, um sie zu empfangen. Vermutlich waren sie von den Robotern zu Schlaftanks oder Raumschiffen gebracht worden. Sie machten sich auf den Weg zu ihrer Raumkapsel und freuten sich auf zu Hause. Thank you. Möwen zogen über das Meer. Ihrem Flug zuzusehen war schön. An ihre Schreie würde man sich wohl erst noch gewöhnen müssen. Der Regen prasselte in Strömen zu Boden. Zwei Riesen waren durch die regenverhangenen Weiten zu erkennen. Es waren Zala und Tiola. Während Kopikan und Gorkon durch den Weltraum geflogen waren, in Schlaftanks gelegen hatten und durch einen ganzen Mond gewandert waren, waren fast 2 Jahre vergangen. Tiola und Zala hatten sich auf einer der großen Wanderungen um den Planeten kennengelernt. Während sie mit der Nacht um die Welt gewandert waren, um den tödlichen Kräften des Tagesmondes zu entkommen, hatten sie sich ineinander verliebt. Die beiden verbrachten jetzt viel Zeit miteinander und waren zu anderen Riesen geworden, fröhlicher und optimistischer als je zuvor. So feierten die beiden nur die ersten der unzähligen Tage mit, die das große Fest nach der Rückkehr der beiden Menschen dauern sollte. Als der Jubel und die Freude über die überstandene Gefahr sich etwas gelegt hatte, begann die Arbeit. Die Riesen bauten eine ganze Stadt, die von den Elfen entworfen worden war und die sie Fnaftalia nannten. Sie war für alle Menschen gedacht, die der Mond zur Erde senden würde. Kopikan erforschte die neuen Lebensformen, die von Tag zu Tag mehr wurden. Er war sehr stolz, dass das Biologische Institut einem von ihm entdeckten Singvogel seinen Namen gab. Einige Jahre später wurde er Vorsitzender des Institutes und blieb es bis zu seinem Lebensende. Heinrich Gorkon dagegen war verschwunden. Viele Gerüchte entstanden, was mit ihm geschehen sein könnte, und immer wieder wollte ihn jemand gesehen haben. Es gab nur einen, der wusste, was mit ihm passiert war. Dr. Fnutti Baum. Er hatte sich erst geweigert, Heinis Aussehen zu verändern, doch dieser überzeugte ihn, dass er es unbedingt so wollte. Nachdem man wieder Bücher in die Welt gebracht hatte, veröffentlichte Fnutti Baum ein Standardwerk der Medizin mit dem Titel »Wie man den Biss eines Orks kuriert und andere medizinische Wundereien«. Er eröffnete eine neue Praxis in Fnaftalia für Zwerge, Riesen, Elfen und Menschen. Er soll sogar einmal den Zahn eines Drachen repariert haben. Bei der Taufe von Ktala, der ersten Tochter von Zilla und Tiola, war ein freundlicher Fremder anwesend, der sich allen als Richard vorstellte. Als Taufgeschenk brachte er einen Beißring von der Größe eines Traktorreifens und einen etwa unterarmlangen Gegenstand mit, den Zala erst später in der Wiege seiner Tochter fand. Mit seinen Fingernägeln zupfte er an der winzigen Lasche, die ein winziges Stückchen Folie hervorbrachte, dass er sich vor ein Auge hielt. Der Fremde war darauf zu sehen und sagte, »Hallo Zilla, mein alter Freund. Bitte nimm es mir nicht übel, dass ich untergetaucht bin, aber ich wollte mich dieser neuen Welt anpassen und sie verändert sich jeden Tag. Ich möchte eine Weile nur umherreisen, mich ausruhen und meine Erlebnisse verarbeiten. Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Bis bald.« So vergingen Jahre und Jahrhunderte und eines Tages, die Kopikane begrüßten singend den Morgen, da hätte man mit einem guten Teleskop ein besonderes Ereignis beim Mond Fnaftalla beobachten können. Vom zweiten Mond ging nämlich ein dritter, sehr viel kleinerer Mond aus, bewegte sich schnell und immer schneller davon und verschwand. Und so ist wie im Ende aller großen Ereignisse immer auch ein winziger Anfang verborgen. Ende.